Hey, aber überraschend zu Ende gegangen, der Kollege war da, hä? Da krieg ich selbst einen Schreck. Na, das ist doch ein Lied, oder? Kann man sich da merken? Ene, mene, Mackel, die Sau macht's mit dem Dackel. Da ist mal der König auf dem Schulhof, oder? Wenn man das zum Besten bringt in Berlin, sind Ferien, junge Menschen hören zu. Kriegt man schon vorstellen, was da jetzt abgeht auf deutschen Schulhöfen? Tacher Schwarz, der Experte ist hier, Kinder. Sag mal was. Hallo. Hallo. Ja, ja. Der wird immer jünger, du. Unser einer altert, kämpft mit den grauen Haaren und Schwarz schlittert in die Infantilisierung drin, dass er seine Freude hat. Stefan, willst du dich da hinstellen und irgendwas sagen? Die jungen Menschen begrüßen? Und du bist doch aber jemand, der eigentlich immer über eine Message verfügt, oder? Der sowas zu sagen hat. Der Ratgeberbücher liest und dann, sagen wir mal, Ernährungstipps geben kann. Oder vielleicht auch so eine Bemerkung mit Schmackes, möchte ich mal sagen, zum Kometen sagen kann. Hail Bob. Tacher Schwarz. Ich wollte nur sagen, dass die Proteste der Kohlekumpel wie auch der Bauarbeiter jetzt in Berlin, dass die unter ökologischen Gesichtspunkten wohl ein Schlag ins Wasser waren. Willst du vielleicht noch ein bisschen erläutern? Ja, der Deutsche. Dass so ungehemmte Bautätigkeit und Kohleabbau natürlich Mutter Erde schweres Leid zufügen. Nein, nein. Der Deutsche Tierschutzbund hat sich dieser Tage vor den Osterfeiertagen noch einmal an die Bauarbeiter gewandt und hat gesagt, dass das Werfen von Eiern unter der Berücksichtigung der Tatsache zugeschehen hat, dass 90% der dort geworfenen Eiern aus tierquälerischen Legebatterien stammen. Ah ja, da habe ich immer ein Interview 100 Hühner müssen mit leiden, Dieter Kunzelmann, dem Prototyp des Eierwerfers, interviewt und der hat gesagt, er wirft nur mit Freilandeiern auf regierende Bürgermeister. Ja, nun kann man ja nicht verlangen, dass die IG Baustein Erden noch einen Zwischenstopp beim Ökobauern macht, um ihre Kollegen dort irgendwie aus den artgerechten Gelegen die Bodenhaltungseiern hervorzubringen. Warum eigentlich nicht? Auch Gewerkschaftspolitik muss sich größerer globaler politischer und moralischer Zusammenhänge bewusst sein, denke ich. Nein, nein, aber wir können das gleich auf eine Metaebene ziehen. Das ist nämlich so, dass mittlerweile die ökologische Bewegung der Arbeiterklasse in den Rücken fällt über solche Hinweise. Und es ist ja auch so, dass die Kumpel und die Bauarbeiter nicht mal auf dekadente Osterzuckereier ausweichen können, weil die Stiftung Ökotest jetzt herausgefunden hat, dass in den Karamell- und Krokanteiern krebserregende Stoffe enthalten sind. Tja. Du siehst mich sprachlos und ein Stück weit auch erschüttert. Ja, und die Bauarbeiter wollen ja doch bei den Politikern Nachdenklichkeit und nicht Geschwüre auslösen. Stefan, ich danke dir sehr für dein Erscheinen hier. Das war's. Die neuesten Nachrichten aus der Forschung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Mann, oh Mann, jetzt, ach, kick an. Haben sie gleich alle aufgelegt. Schwarz, irgendwie bist du, aber tust du der Sendung nicht gut. Eben waren die Leitungen voll und jetzt sind nur noch 3 Anrufer hier. Ist das peinlich. Hallo Katharina. Guten Abend. Abend. Entschuldigung, ich amüsiere mich noch prächtig. Ach, und Schwarz draußen wie ein Gockel mit stolz geschwellter Brust bezieht es natürlich völlig auf sich, aber kannst mal sagen, er war nicht im Main. Ich glaube, ich beziehe es eher auf Hannes Wader. Ach so. Wunderbar. Tut mir leid. Ja, na, jetzt ist die Luft raus aus dem Experten. Ist kaum mehr zu sehen. Sieht aus wie so ein Entchen, wo man Stöpsel gezogen hat. War dann bestimmt ein Legebatteriehähnchen. Ja, ich weiß auch nicht, ob Schwarz. Ja, doch, offensichtlich stammt er aus Bodenhaltung. Oh, oh, oh, oh, jetzt wirft er doch. Tschüss, Stefan. Gut, Katharina. Ja. Oute Phänomene, wenn man das so sagen darf. Ja, also ich finde es interessant, dass es irgendwie wirklich total out ist, so im Stillen was Gutes zu tun. Dass im dass die Leute nur noch was Gutes tun, wenn sie sich damit auch groß tun können. Also so, ich sage jetzt mal sowas Blödes wie Spenden für den Tierschutz oder irgendwie irgendwas. Also Gutes wird quasi nur noch getan, wenn man es auch von der Steuer absetzen kann. Ja, oder sich sonst wieder mit wichtig tun kann. Ja. Ich arbeite ehrenamtlich irgendwo mit, ich bin so toll. Und ist es dir in letzter Zeit mal ganz konkret aufgefallen? Ja, also mir fällt das irgendwie immer auf, dass alle Leute ja immer so tun, als ob sie so sozial sind. Weil es geht ja mit dem Sozialstaat bergab und man muss ja alle müssen zusammenhalten. Und wenn irgendwie jemand in der U-Bahn bettelt oder sowas und ich sag mal, der sieht wirklich so aus, als hätte ich keinen Pfennig Geld mehr und kann auch nicht mehr arbeiten gehen. Da bleiben sämtliche Portemonnaies zu. Da gucken die Leute aus dem Fenster. Und da wundere ich mich, wo das dann irgendwo das Sozialsein auf einmal hin ist. Denkst du, dass man Bettlern immer Geld geben muss? Wenn ich es irgend kann, mache ich es immer, ja. Und denkst du, dass man das an Bedingungen knüpfen sollte? wie an Bedingungen? Naja, für viele ist ja die Ausrede dann die, dass man dem, sagen wir mal, die Mark verweigert, weil er sich davon eine Flasche kaufen will, wenn er 8 zusammen hat. Ja, dann ist er wenigstens mal einen Augenblick glücklich. Ist das mein Bier? Nee, finde ich ja auch. Ich finde es ja auch sehr ehrenwert, sagen wir mal, sich jetzt, wenn die durchaus eine Flasche trinken. Ich finde ja nicht, dass sie jetzt unbedingt Vitaminsaft deswegen kaufen müssen, oder? Wenn ich in der Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch ja eine Flasche trinken. Was ja jetzt nicht heißen soll, dass jeder oder Alkoholiker ist oder sowas, aber da habe ich nicht moralisch drüber zu urteilen. Das ist dann sein Geld, wenn ich ihm das gegeben habe. Mhm. Wann hast du selber das letzte Mal was Gutes getan? Wo ist jetzt natürlich blöde, weil du gerade beklagst, dass immer damit geprahlt wird und du jetzt quasi ungewollt in so eine Prahlerposition kommst, aber dass man das mal so einfach mal als Vorbild für andere hier darstellen kann. Ja, also erstens habe ich gerade heute Morgen jemand in der S-Bahn ein bisschen was gegeben. Ah, und jetzt sag aber mal, wie viel? 3 Mark. Ich habe selbst nicht viel Geld. Oh, 3 Mark ist ja doch ziemlich viel. 3 Mark hat glaube ich noch nie gegeben. Echt nicht? Nee. Also ich nehme mal 1 Mark und dann alles, was ich noch an Kleingeld, an Groschen und 15 in der Tasche habe. Ja, das war bei mir ungefähr das, was ich noch in der Tasche hatte. Und ach so. Also das, was ich noch im Portemonnaie hatte vorne, so im Kleingeldfach. Ach so, nee, da bin ich ja ein bisschen knickerig. Also alles, was ich dann an Kleingeld habe, ich auch nie weg. Nee, ich zähle Kleingeld sowieso nicht. Also es ist sowieso so, dass ich greife dann einfach rein. Und außerdem kaufe ich mir halt auch, soweit es irgend geht, regelmäßig diese... Die Mods und so, ja. Genau, und so. Also außer 2 Mal. Also 2 Mal kaufe ich sie mir nicht, weil das ist mir dann zu sozial. Ja. Also, das ist einfach eine Tatsachenverfälschung, sag ich mal. Ja. Und richtet sich jetzt dein gutes Tun oder dein Sozialsein auf die Gesellschaft oder auch auf unmittelbar Leute, die du kennst, so persönlich? Kommt immer drauf an. Also wenn ich jemanden kenne, der Hilfe braucht, helfe ich ihm auch. Klar. Soweit ich das kann, ohne dass es mir dann selbst schlecht geht. Ja. Was machst du beruflich? Ich arbeite beruflich in der Fabrik. In der Fabrik? Na, da gibt es doch kaum noch Menschen, die in der Fabrik arbeiten, oder? Oh doch, gerade unter Frauen, die nichts gelernt haben, gibt es da. Aha, nee, aber wenn man mal so, es ist ja ganz schrecklich, da ist ja schon klar, dass es mit Realität nichts zu tun hat, aber wenn man Fernseher anmacht, dann arbeiten die alle in der Werbeagentur, aber nie in der Fabrik. Ja, erstaunlich, ja. Vor allem die Frauen, auch die Frauen mit dem Gehalt über 4.000, 5.000, 6.000 Mark. Ja. Ich möchte gerne wissen, wo die kommen. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass sich doch, sagen wir mal, 3/4 aller Frauen einkommenstechnisch unter 1.200 Mark oder 1.400 Mark liegt. Unter 1.400 Mark? Ja. Oh, das ist ja wirklich verdammt wenig, oder? Ja, aber überleg doch mal, was Frauen verdienen. Die sind jetzt, ich sag mal so, ich verallgemeine jetzt mal ganz grob. Ja. Eine Verkäuferin kriegt 1.200 Mark für einen Vollzeitjob. Ja. Da ist nichts mit zu machen. Wenn du in der Fabrik arbeiten gehst, oder ich sag mal, sowas Blödes wie Zeitarbeit machst oder irgend sowas, dann kriegst du 10 Mark die Stunde. Davon kannst du nicht leben und nicht sterben. Mhm. Also, und was bleibt denn letztendlich vielen ungelernten Frauen übrig? Was machst du in der Fabrik? Ich verpack Sachen, so CDs und so. Ja. Und da stehst du dann mit 1.000 Frauen an irgendeinem Band und... am Ende einer Maschine, ja. Ja. Ich würde selbst lieber was anderes machen, aber da ich ein ziemlich gesägtes Leben hinter mir habe, also habe ich nicht geschafft, eine Ausbildung zu machen. Ich hoffe ja, das kann ich noch irgendwie, aber... Um dann irgendwann auch mal in einer Werbeagentur zu landen. Nee. Oh, nee, bitte nicht. Hey, Katharina, vielen Dank für den Anruf, ja? Du, sag mal eine Frage. Ja? Kannst du nicht auch mal irgendwann Frau Klotzke spielen von Hannes Wader? Frau Klotzke, die ist wahrscheinlich auf der ersten Hannes Wader-Platte drauf, wa? Ja. Glaube ich, oder? Ja. Ja. Ich glaube, ja. Ja, die habe ich, glaube ich, auch. Ich hab die Hannes Wader singt, war da ist die drauf. Ja, genau. Hm. Ja, da muss ich mir mal Mühe geben. Sei mal so lieb. Danke. Ja. Ach, prima, Mensch, jemand, der Hannes Wader kennt. Ach, ich kenne auch Franz Josef Degenhardt und sonstige. Ja, ja, kenne ich ja auch alle. Wobei ich ja bei Wader auch immer nur so, sagen wir mal, eigentlich 2 Platten richtig toll finde. Diese hier mit Monika, ich hatte mir noch so viel vorgenommen, und die 7 Lieder. Die erste ist mir ein bisschen fern, und was er danach gemacht hat, fing auch nicht so doll. Die Volkslieder und Arbeiterlieder und plattdeutschen Lieder und was er alles so rumgesungen hat. Naja, ich komme aus Norddeutschland, darum mag ich seine. Ach, da muss man, ja, ist klar, gut. Ja, na, ich höre das ja völlig unbedarft. Ja, okay. Ja? Also weil ich die auch selbst teilweise noch kenne, so als kleiner Stöps im Chor in der Grundschule und sowas, da lernt man sowas in Norddeutschland alles so. Ach, da habt ihr im Chor Hannes Wader gesungen? Nein, aber plattdeutsche Lieder und so. Ach so, ah ja, dass du mein Liebste bist und so, ja, genau. War? Ah ja. Mensch, na, da kann ich ja so mitsingen, sagt ihr. Katharina, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Okay. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Ralf. Und da ist der Ralf. Tag, Ralf. Hallo. Ja, das geht heute um Autophänomene, das hast du mitbekommen? Ja. Ja, Sachen, die so out sind? Ja. Ja, jetzt fange ich an, ja, meine Freundin ist bei mir total out. Das kann keiner nachvollziehen, das müssen schon, sagen wir, gesamtgesellschaftliche Phänomene sein. Ach so. Ja, Ralf. Und da hast du dir jetzt aber Gedanken gemacht. Naja, so wie naja, nicht also direkt. Ich hab grad mal der einen gerade vor uns hier zugehört. Was hast du? Ich hab gerade dem einen Mädchen vor uns hier zugehört. Ja, Katharina, richtig. Ja. Und? Und bin ich ganz schön ins Grübeln gekommen. Weil du eine Werbeagentur hast? Nein, noch nicht. Nee? Noch nicht. Was heißt denn noch nicht? Ich meine, das ist ja auch in Werbeagenturen. Ja, ja. Aber vielleicht ist es inzwischen wieder out, oder? Nö. Was machst du denn beruflich? Also beruflich, ich bin beim Zivildienst. Du bist beim Zivildienst, ja. Und willst dann aber mal, sagen wir mal, so ein bisschen Kommunikationsdesign irgendwie studieren, nehme ich an? Nee, was nee. Denn? Na, ich will gern mal, ja, Pfleger studieren. Nee, das geht ja auch nicht. Flieger? Nee. Pfleger? Pfleger, nee, das geht auch nicht. Wieso geht das auch nicht? Nee, das kann man ja nicht studieren. Sag mal, warum kicherst denn du so? Ja. Nimmst du die Gespräche nicht ernst? Doch. Sei ganz vorsichtig, ich kann dich voll runterziehen, dass du sofort dir eine Glasscherbe suchst und versuchst, deine Pulsadern aufzuschneiden. Ist kein Problem. 2 Minuten, zack, liegst du da und atmest schwer. Glaub mir das, ehrlich. Na klar, ja, sind oft, nicht so, aber... Rat mal, warum hier so wenig so überdrehte Menschen anrufen. Weil die schon alle wie soll man das jetzt sagen? Ausgeschärbt sind. Ausgeschärft. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, also... Versuch ernst zu bleiben. Ja, okay. Ja, wenn es uns Lächerliche gleitet, zack. Ja. Droht der Tod. Okay. Das war ein Binnenreim. Fast so schön wie eine Mähne Mackel, die Sau macht's mit dem Dackel. Ja. Droht der Tod. Schreibt ihr das auf? Schreib ich mir auf, okay. Ja, kann man als Zivildienstleister kann man das immer mal unterbringen. Ja. Ja? Und dann wollte ich noch sagen... Wenn du sagst, S vor Bosnien, sagst du, droht der Tod. Ja, nischt. Ja, gut. Tirana, der hat ja zurückgeschossen, der Tiranese. Der Tiranese? Ja. Na, also da bin ich nicht so informiert, aber ich wollte noch was zum Thema In- und Ausland. Ja, nicht Albanien? Sag mal, was ist denn deine Waffenfarbe? Meine Waffenfarbe? Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Weiß! Na Mann, Zivildienstleister, da musst du weiß sagen. Wieso weiß? Na, weiß ich nicht, weil du musst einen Kittel anhaben, oder? Was hast du denn an als Zivili? Als Zivili? Zivili. Ja. Mann, das dreht ja hier nee, gleich. Nee, so Kittel habe ich da nicht an. Nee. Was hast du denn an? Na, Hast du so eine grüne Soldatenuniform an? Nee. Oh nicht? Auch nicht. Warte, Zivil hast du an, wa? Zivil, genau. Super. Zivildienst, da hat man doch auch mal Zivil an. Ja? Nee, sagen wir mal. Und dann geht man in die Kleiderkammer und kriegt dann da seine Jogginghose ausgeliefert und dann lustiert Adidas-Jäckchen? Naja, Jogginghose ist ja nicht zivil. Ist nicht zivil. Das ist schon mehr Bundeswehr, würde ich mal sagen. Ja. Wenn die Frühsport machen müssen und so, auf jeden Fall. Mann, ich habe hier so Hörzby-Soldatenlieder dabei. Ja? Ja. Von dem, den du gerade vor uns hattest? Nicht von dem. Nee, ja? Ja. Willst du dir eins aussuchen? Ja. Wobei, die sind auch relativ out. Ja, wirklich. Soldatenlieder. Aber du könntest wählen zwischen, wie groß bist denn du? Ich bin groß, 1,90. 1,90? Ja. Na, dann fällt das erste ja aus, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee, oder? Das gilt ja dann für dich nicht, groß bist ja schon. Aber ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist klein. Ja? Ja. Für den vielleicht? Für den. Ja, oder andererseits, Soldaten sind vorbeimarschiert. Na, das ist doch dein Lied, oder? Oh, nee. Ja, und ich stehe als Zivildienstleistender am Rand, oder? Nee, das ist so erste Mal mäßig. Und werfe Eier aus Bodenhaltung. Nee. Nee? Aus Bodenhaltung. Warst du bei so einer Vereidigung schon mal dabei? FDJ. Bei FDJ? Da hast du dich vereidigen lassen? Nee, muss man sich da vereidigen? Nee, ich weiß auch nicht. Ich hab dich ja nach der Vereidigung gefragt und du hast mit FDJ gekontert. Nee, ich hab nicht gekontert, ich hab einfach nur reagiert und geantwortet. Ja, aber offensichtlich mit einer gewissen Bewusstlosigkeit. Ja, ganz schön. Ja? Ja. Naja, FDJ geht ja gerade noch so in dem Zusammenhang. Wenn er jetzt KWV gesagt hat, ist halt wenig Sinn gemacht, oder? KWV, was war das denn? Ey, ich hab heute im Spiegel gelesen, dass die ganzen Ostler 3000 neue Worte lernen mussten. Scheiß und die Westler 10 neue. Die haben nur Bräuler gelernt. Also Bräuler, Datsche und also Schwachsinn, die Vokabeln. Und ja. Und der Ostler musste Pflegeversicherung. Sitzt da zu Hause mit seinem kleinen Vokabelheftchen. Pflegeversicherung, Steuerhinterziehung, Auslagen, Rückerstattung. Und so eine Vokabel muss der Ostler lernen. 3000 so eine Vokabeln. Das ist doch gruselig, oder? Und der Westler 10. Ich sag dir, Westen ist schlimmer als Russischunterricht. Ja. Ja, glaubst du nicht, oder? Zivildienst. Kanntest du das Wort Zivildienst, als du noch in der FDJ warst? Nee. Musstest du erst lernen? Ja. Ja? Was hast du denn da noch für neue fremde Worte kennengelernt? Hast du schon ein paar kennengelernt? Jetzt als Zivildienstleister? Als Zivildienstleister. Als Zivili? Zivili. Nö, eigentlich nicht. Nee? Nee. Das kriegt man schon so mit, der Roman ist die Wüstmann. Meine Mann, und da gibt es ja immer noch so Worte, wo man immer nicht weiß, ob man die im Westen versteht, wenn man zum Beispiel Anorak sagt, ob die das überhaupt nachvollziehen oder können, oder? Oder Campingbeutel. Oder, naja, Turnbeutel kennen die wahrscheinlich auch, oder? Im Westen, ob die Turnbeutel kennen? Nee, aber dann schon eher. Aber so ein Ausdruck so wie flott wie Lenins Turnbeutel, das kennen die überhaupt ja nicht mehr. Das können die kaum nachvollziehen, oder? Ja, die wissen doch nicht mal, wer Lenin ist. Naja, sag ich doch. Die wissen nicht, wer Lenin ist, die wissen nicht, was ein Turnbeutel ist und wissen nicht, was flott ist. Und die Sendung jetzt zum Beispiel ist auch flott wie ein Turnbeutel, wie Lenins Turnbeutel, oder? Aber die kennen bestimmt auch Brottasche. Brottasche, ja. Und, ach man, jetzt haben wir uns hier aber völlig verschleudert. Ja. Ach so, ich wollte jetzt hier noch einen kurzen mit militaristisches Lied. Ah ja, Soldaten sind vorbeimarschiert. Ist für, ach, oder höre ich die Soldaten singen? Ach Gott, ich habe ja so viele Soldatenlieder hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da krieg ich gleich wieder, glaube ich, so einen militaristischen Anstrich, ja, oder? Ja, ich wollte schon sagen. Aber vielleicht lädt der Herzog oder der Rühe mich mal ein, wenn wieder vereidigt wird. Dann bringe ich meine Platten mit und mache schöne Musik. Und dann stehen sie da unten, die Rekruten, wa? Ja? Und dann wollen wir hoffen, dass schön Sonne ist, dass 3-4 so wirkungsvoll lang hinschlagen. Das gibt immer schicke Fotos. Die werden ja immer, ist doch komisch, wa? Da stellst du 2000 Soldaten hin zum Vereiden, zack, fallen gleich 2 um, weil denen zu warm ist, oder? Ja. Da hat man doch kein Vertrauen mehr in seine Armee. Deshalb mache ich auch Zivildienst. Deshalb machen sie Zivildienst. Genau das. Ach, werdet ihr überhaupt gar nicht vereidigt? Gibt's keine Tagesbefehle, ja nicht? Nö. Nicht mal so antreten, Meldung machen? Nö. Wenn jemand ins Zimmer kommt? Nee, was soll ich da? Ich melde, bin hier oder was soll ich so sagen? Na, wüsste ich, klar. Nee. Ja, irgendwie so. Nee, deshalb mache ich ja zivil, weil ich jetzt das nicht machen muss. Ach so. Ja. Ach, da bist du dann völlig, aber das muss doch irgendwie so Rituale geben oder Regeln oder dass du dich irgendwo, sag mal, wenigstens eine Stechkarte oder ein Anwesenheitsbuch oder Dienstplan. Der ZV, der Zivildienstleistende vom Dienst oder irgend sowas. Nee, sowas gibt's doch nicht. Ja, nicht? Nee. Du bist völlig individualisiert, nee, dein Zivildienst? Alles auf einer Stufe, das ist nicht so wie bei der Bundeswehr. Was heißt denn das, alles auf einer Stufe? Auf welcher Stufe denn? Naja. Ungefähr. Also, womit könnte man das ungefähr vergleichen? Mit dem Fahrkartenkontrolleur? Ja, zum Beispiel mit dem Fahrkartenkontrolleur. Warum nicht? Na, sag was Besseres. Ich hab jetzt Fahrkartenkontrolleur an den Booten. Gefreiter. Mit dir Freiter? Ja. Na, das ist ja doch ziemlich militärisch schon wieder. Naja. Naja. Was willst du denn jetzt hören? Sagen wir mal, Soldaten sind vorbeimarschiert. Willst du das jetzt lieber hören? Oder höre ich die Soldaten singen? Oder willst du lieber hören mit der Waffe in der Hand? Oder unsere Grenzerkompanie? Oder jeder Reservist? Unsere Grenzerkompanie. Unsere Grenzerkompanie? Ehrlich? Ja. Nee, die kann ich nicht spielen. Ach, da bist voll Ärger. Zensur? Ja. Mit der Waffe in der Hand, das kann man ja immer noch erklären, mit S vor. Irgendwie kann man, oder eben Albanien. Ja. Dann machen wir lieber mit der Waffe in der Hand, oder? Ja. Ja? Naja, ich kann es mir eh nicht aussuchen. Okay, du hast jetzt nicht viel beigetragen, glaube ich, zur Sendung. Ja, wieso? Ich wollte ja sagen, auch Bundeswehr ist out und Zivildienst ist in. Ach so. Das wollte ich eigentlich. Na, siehste, prima, dann wollen wir das jetzt mal aufs Kräftigste unterstreichen. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss, gut. Tschüss. Damit muss aufgeräumt werden. Den Schlaf der Kinder schützen wir, die Waffe in der Hand. Die Waffe in der Hand. So stehen wir zur Mitternacht für unser freies Land. Für unser Land. Wir fürchten nicht die Jahreszeit, wir schauen ihr ins Gesicht. Wir schauen ihr ins Gesicht. Wir halten Wache für den Tag, Gewitter stören nicht. Sie stören uns nicht, wenn unsere Kolonnen vorübermarschieren, dann winkst du am Fenster und wartest auf mich. So, ich muss jetzt, damit keine Missverständnisse entstehen, einfach nochmal erklären, dass ich den Song einzig und alleine gespielt habe, um jetzt Zivildienstleistenden in ihrer schweren Arbeit zu motivieren. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 111. 0. So, das ist die Telefonnummer hier. Das Thema heute sind oute Phänomene, Sachen, die out sind. Ihr könnt ja gerne anrufen. Jetzt muss ich aber schnell nochmal erstmal den halbautomatischen Anrufbeantworter, weil der jetzt bereit ist, seinen Dienst aufzunehmen, der ja kein halbautomatischer Anrufbeantworter ist, sondern ein halbautomatischer Anrufaufzeichner ist, hier ein bisschen predigen, anpreisen. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. 721 39 32. Da könnt ihr jetzt quasi anrufen, oute Phänomene beschreiben in kurzen Sätzen in einer Darstellung, die in sich rundet ist, weil ihr ja nicht mit dem reden könnt, sondern einfach eine Ansage, ein Statement auf Band spricht und das wird dann aufgezeichnet und zusammengeschnitten und wir hören es uns dann in der nächsten Sendung an. Das haben wir schon in der letzten Sendung so gemacht und da ist ein Band entstanden, das wir uns jetzt anhören können, der Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Hallo, hier sind die Provinzen von Schottenröcke und wir wollen heute ein cleveres Wortspiel zum Besten geben. Hallo, hier sind die chauvinistischen Schottenröcke und wir möchten heute etwas zum Thema, wir möchten heute ein cleveres Wortspiel. Dritter Versuch. Hallo, hier sind die chauvinistischen Schottenröcke und wir wollen heute ein cleveres Wortspiel zum Besten geben. Ohne jetzt ausfallen zu werden, möchte ich dir sagen, mir ist aufgefallen, dir ist dein Haar ausgefallen. Das Telefon. Hallo, süßer Jürgen, hier ist die Anita, Katharina, Katrin, Erdbeere, manchmal Heike, Franziskania und Kerstin. Höchst auffällig, aufgepasst, auf und ab und fallen und steigen, Absturz der leeren Phrasen, viel Tritt, weil kein Honorar. Für Biografie flatscht der Plumpser, weil eine Angelegenheit keinen Skrupel mehr lässt, klarer Fall, im Irrtum plötzlich und dann ganz verwirrt die Haare eines Stars. Hübsch die Sterne, zeitweilig auf die Schnelle, der Indianer, das Unterhemd wechselt, das Irrational, ein gleichzeitiges Treffen zu arrangieren, Thema und Zeit total verfehlt. Ciao. Hallo Kuttner, hier ist Marcel. Ich habe versucht durchzukommen, leider vergebens. Und wollte ich zu deinem Thema noch was sagen? Ich habe einen Auffall, oder mir ist ein Auffall aufgefallen, dass ich nicht bei dir durchkomme. Ja, pass auf Kuttner, ich bin hier Hans aus Berlin und mir ist eigentlich aufgefallen, dass du im Fernsehen nicht mehr zu sehen bist. Ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder der Fall sein wird. Hallo, ist euch überhaupt schon mal aufgefallen, wie unglaublich das hier alles ist? Ich meine, da hocke ich nun hier auf einem Planeten, im Universum. Was überhaupt ist das Universum? Wer bin ich? Ah, hallo, guten Abend. Ich bin, glaube ich, irgendwie nicht so fit im Anrufbeantworter besprechen. Auf jeden Fall wollte ich dir nur kurz sagen, meine kurzen Haare gefallen mir doch nicht ganz so gut. Das ist mir aufgefallen. Und dann gibt es eine Sache, die sehr tröstlich ist für alle Leute, die in der U-Bahn sitzen und eine Meise bekommen, weil alle Leute so entsetzlich traurig und gefrustet gucken. Es gibt nämlich in einigen U-Bahnen glitzernden Fußboden. Und wenn man den glitzernden Fußboden anguckt, dann geht es einem gleich viel besser, weil alles so aussieht wie im Märchen. Und dann sehen auch die ganzen Leute nicht mehr ganz so traurig aus. Komm mal, Gott lebt. Ja, hi Kuttner. Mir ist aufgefallen, dass die Sendung heute ausgesprochen qualifiziert vonstatten ging. Und ich überlege jetzt, ob das nicht daran lag, dass ich nicht angerufen habe. Hi Kuttner, ich wollte nur mal fragen, du hast von einiger Zeit immer so ein Lied gespielt von einer deutsch sprechenden Gruppe. Sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Bitte, bitte, bitte sag nochmal, von wem das war. Hier ist Götz Butze. Hallo Kuttner. Mir ist in den letzten 2 Jahren aufgefallen, dass wir das Sprechen beim Sprechfunk sehr gefehlt hat. Tschüssi. Hallo Kuttner. Mir ist was aufgefallen und zwar, dass du ein bisschen schlaff geworden bist. Nämlich, ich höre hier gar keinen Zynismus, keine Arroganz. Und du wolltest aber so schön arrogant sein. Schnauze, du Penner. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht weiß, wo Indian Wells liegt. Ja, hallo, hier ist Dex Haven aus England, der berühmte Wasserhahnhändler. Und mein Problem, ich habe nun in den letzten Jahren Bankrott anmelden müssen, weil sich umliegende Wasserhändler von mir ferngehalten haben. Jetzt mein Aufruf an Holger Honig und an alle anderen Wasserhahnhändler, die diesen Aufruf hören. Treten Sie in Kontakt mit Dex Haven und seinem kleinen Wasserhahngeschäft in England. Gösters, lustige Instrumente, Teil 36. Heute meine Küche mit einem Cardigans-Cover. I will never know, cause you will never show. Come on and love me now, come on and love me now. Ja, hallo, hier ist Ulrike. Mir ist aufgefallen, dass das wunderschöne Schubert-Lied Gute Nacht, was du immer am Ende jeder Sendung spielst, fast nie in voller Länge zu hören ist. Und deswegen wollte ich dich bitten, ob es vielleicht möglich wäre, dass du den Moderator des Nightflights dahingehend bewegen kannst, dass er das nicht vorher abbricht, sondern das mal ganz laufen lässt bis zum letzten Ton. Das wäre ganz großartig. Vielen Dank. Hallo Jürgen, mir fällt auf, dass ich an dich Folge woher geschrieben habe, was es mir immer später reinfällt. Sag bitte darüber etwas. Ali. Ja, hallo, ich wollte nur mal Hallo sagen. Guten Abend. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. So schön kann es im Band sein, Kinder, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt. Und ihr habt euch heute wieder Mühe gegeben. Von kurzen Haaren bis zu Max Müller war alle drinne. Max Müller, Max Müller, Max Müller. Von Max Müller ist nämlich, sie ist aus Holland. Ich hab's heute leider nicht bei, sonst hätte ich's jetzt gerne gespielt. Dafür spiele ich jetzt erstmal und jetzt merkt euch den Namen, die vermoosten Flöten, und fragt nicht hinterher wieder, von wem der tolle Song war. Die vermoosten Flöten mit Truck Driver ist ganz kurz. Ihr könnt ja in der Leitung bleiben, wir telefonieren gleich weiter. Truck Driver, die sind am 11. April im Roten Salon zu sehen. Ich werde die jetzt sowieso demnächst immer rauf und runter spielen, die vermoosten Flöten. Vermoosten Flöten. Ja, großartig. So, und jetzt telefonieren wir weiter. Es geht immer noch um Autophänomene, und um euch jetzt in volle Verwirrung zu stoßen, sage ich zwei Telefonnummern an. Erstens meine 74 81 110 und die vom halbautomatischen Anrufaufzeichner. Und die lautet 721 39 32. 721 39 32. Da kann man anrufen, wenn hier besetzt ist, und Autophänomene auf Band sprechen, und die werden dann schick zusammengeschnitten und wir können es uns in der nächsten Sendung gemeinsam anhören. Hallo, wer bist denn du da? Ach, Scheiße, der hebt tatsächlich ab. Ach, volle Pulle gleich drin in der Leitung, oder? Ist das bitter und on air, Baby. Ja, ich hab nicht mitgerechnet, wirklich. Mann, die, ach Gott, hast nur mal so aus Quatsch mal angerufen. Mal sehen, was passiert, wenn ich da die paar Zahlen drücke, hä? Ja, ich hab eigentlich gedacht, ich wollte Fernbedienung im Fernseher umschalten, aber irgendwie habe ich das mit Telefon erwischt und Scheiß. Ach Gott, voll daneben gegriffen. Also am günstigsten wäre es, du würdest wieder auflegen und den nächsten nehmen. Was hast du denn, sagen wir mal, auf Programm 10 programmiert? Welchen Sender kriegst du denn da? Wenn du jetzt 7481 110 willst, dann landest du ja wahrscheinlich beim Programm 10, oder? Da läuft Fußball. Ich sehe es nicht so genau. Läuft Fußball, glaube ich. Ich Fußball? Genau, weil ich gucke so durch eine Weinflasche durch aufs Fernsehen. Das ist alles so verschwommen. Weißt Ach so, na, dann ist ja Telefonieren doch besser, oder? Da ist ja eine Weinflasche nicht unbedingt hinderlich. Nee, die ist fast leer. Sagst du mir deinen Namen mal? Bernd Kuhs. Ach, mein. Ja. Ralf. Ralf, wir haben ja schon ab und an mal telefoniert, oder? Ist gut möglich, aber ich glaube, in dem Zustand hast du mich noch nie erwischt. Also das wäre wirklich am günstigsten. Ich weiß nicht, aber du hast so eine gewisse Nasalität, an der ich dich sofort erkenne. Oh Gott, das kann sein, ja. Ja, aber die auch deutet doch darauf hin, dass du möglicherweise studiert hast. Kann das sein? Ich dachte, das deutet darauf hin, dass ihr irgendwelche Probleme mit der Nase... Ach nein, ich bin jetzt kein Hals-Nasen-Ohrenarzt, dass ich dir Polypen diagnostizieren würde. Ich schließe gleich rück, dass du studiert hast. Aber jetzt erklär mal, was das mit dem Studieren ist. Eher was Geisteswissenschaftliches. Ach du Scheiße. Nee, eher, also. Jetzt sei mal ganz ehrlich, was hast du studiert? Nee, noch gar nicht, ich bin noch dabei. Du bist noch dabei? Was denn? Wirtschaftsinformatik. Ach, haben wir ja schon mal drüber geredet, Wirtschaftsinformatik. Au, das ist echt ein Studiengang, der einen verdammten nasalen Ton verschafft, du. Du hast dich da vorher wahrscheinlich irgendwie ganz authentisch, unmittelbar, ein bisschen leicht kindlich angehört, hä? Das das kann sein. Manche verwechseln mich ja manchmal mit meiner Mutter, aber... Und? Deine Mutter sagt jetzt auch immer, so näsel doch nicht so. Meine Freundin sagt das immer, aber... Deine Freundin sagt es? Ich wusste, was mit dem Studium zu tun hätte, hätte ich doch was Vernünftiges gemacht. Ja, was macht denn deine Freundin? Stimmt, die jetzt auch. Um Gottes Willen, voll in ein intellektuelles Wespennest gestoßen hier. Was studiert denn die? Macht Germanistik. Germanistik, eieiei. Mensch, das ist ja noch voll eh drauf auf Wirtschaftsinformatik. Ja, die hat wenigstens die Chance, einen Job zu kriegen, der Spaß macht. Das wäre ja nur noch mit Soziologie und Politologie zu toppen. Was kann man mit Germanistik machen? Sagen? Na ja, nicht. Das ist noch nicht mal bei Fritz eine Chance, ne? Nee, ach Quatsch, die brauchen ja keine Germanisten. Germanistik ist voll für den Arsch, ne? Germanistik ist voll für den Arsch. Wirtschaftsinformatik, ich meine, das ist wenigstens so rätselhaft, dass man denken könnte, damit kann man vielleicht einen Job kriegen. Ich hoffe nicht, aber mal gucken. Du hoffst nicht? Na, stell dir mal vor, arbeiten gehen wäre grauenhaft. Oh, das ist ja aber auch bitter. Bin ich out, muss ich sagen. Arbeiten gehen ist out, finde ich. Ja, aber wahrscheinlich auch nur unter, sagen wir mal, einer bestimmten sozialen Schicht. Kann sein, ja. Wahrscheinlich, ja. Sag mal, hast du jetzt wirklich so einen Status, dass, sagen wir mal, Mutti die Miete und die wichtigsten Lebensmittel bezahlt? Den hatte ich bis letzten Monat. Ei, ist ja, und jetzt sag mal, wie alt du bist. Oh Gott, jetzt wäre ich hier gleich, das ist auch out. 28. 28? Ja. Ach, ist das schrecklich. Aber ich hab das. Findest du nicht auch, dass das schrecklich ist? Das schafft doch ein völlig verzerrtes Weltbild. Wenn man bis 28 Jahre die Miete und die Lebensmittel bezahlt kriegt. Ich habe dazwischen auch mal gearbeitet. Und wie lange? Jetzt sagen wir, wie lange? Wollen wir in Wochen ausdrücken oder in Monaten? 3 Jahre schon. 3 Jahre? Ja. Und was hast du da gemacht? Da war ich im Computerbereich auf dem Rechenzentrum in einer psychiatrischen Klinik geleitet. Ein Rechenzentrum in einer psychiatrischen Klinik geleitet? Ja. Ich habe vorher Informatik studiert, aber abgebrochen. Ach so, aber das klingt doch nicht so uninteressant, oder? Es ist absolut, ich dachte, alles, was mit Computer zu tun hat, ist nur Scheiße. Wirklich, es ist nur nervig. Die Leute, mit denen es zu tun hat, überhaupt, Computer sind einfach nur, das ist wirklich das Letzte. Computer sind was für Leute, die gerne hier am Kämmerlein sitzen und nicht. Ja, sag mal, aber dann studierst du Wirtschaftsinformatik, vielleicht hättest du dich doch irgendwie für einen Beruf so mit Holz irgendwie entscheiden sollen. Das Problem war halt, wenn du dann nochmal was anfängst, willst du ja doch mit Sicherheit irgendwie zu Ende bringen, sonst hätten wahrscheinlich meine Eltern mich auch nicht mehr unterstützt. Ja. Da musstest du irgendwie sagen, nimm jetzt was, wo die Chance besteht, dass es recht zügig zu Ende geht. Eieiei, und jetzt hat bis letzten Monat deine Mutter die Rente, die Miete bezahlt? Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Wer bezahlt die jetzt? Im Augenblick lebe ich noch von meinen Ersparnissen. Wenn ich die Diplomarbeit abgegeben habe, hoffe ich jetzt, dass ich dann irgendwie einen Job kriege kurz danach. Ansonsten muss ich, McDonald's halt, ne, was das gibt. Oh, das ist aber auch bitter. Was zahlt denn McDonald's die Stunde? Mittlerweile, glaube ich, 10 Mark 20. 10 Mark 20? Ach so, richtig auf den Pfennig genau. Ja, ich glaube, ja. Ach Gott, na, das ist aber auch keine Alternative, oder? Nee, so richtig nicht, aber ich hoffe ja nicht, dass ich einen Job kriege, aber mal gucken. Freundin. Mann, das hat ja doch einen gewissen zynischen Beiklang, wenn junge Menschen immer sagen, sie hoffen, keinen Job zu kriegen, oder? Ja, naja, so richtig ernst meine ich es ja nicht, aber ich meine, so im Unterbewusstsein wohl schon, ne? Ja. Aber da ist ja dann so Ruhrgebiet offensichtlich doch eine ganz andere Welt, oder? Wie kommt ihr da früher gewesen? Naja, weil die da so richtig wuchtig und gewalttätig werden, die Bergarbeiter, weil sie eben Angst haben, dass sie bald auch keinen Job mehr haben. Naja. Worauf du hoffst quasi. Ach, komische Widersprüche regieren unsere Gesellschaft. Also nicht, ja, die Bergarbeiter, die haben nie erlebt, wie es ist, aber nicht, wenn man leben kann und trotzdem nicht arbeiten muss. Das Problem ist halt, dass dieser Status lässt sich nicht ewig erhalten. Ja, das wissen die vielleicht schon. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich verdränge es noch, ja. Hei, hei, hei. Trotzdem lustig aus. Das musst du wirklich mal machen. Guck mal Fußball, auch wenn ich weiß ja nicht, bist du ein Fußballfan oder hast du das auch wie ich? Ach, hassen? Nee, das ist mir eher gleichgültig. Also die müssen sich schon ganz viel Mühe geben, um meine Aufmerksamkeit zu erringen. Zum Beispiel bei Weltmeisterschaftsendspielen, da bin ich dann auch durchaus geneigt, für 1,5 Stunden zum Fußballfanatiker zu werden. Nee, also wirklich, also Fußball kann mich eigentlich wirklich... finde ich grauenhaft. Also Sport überhaupt, Sport zugucken finde ich grauenhaft. Zugucken. Ehrlich? Ist also mitmachen ist okay, aber zugucken, es sei denn, man würde irgendwas lernen, man wird irgendwas für sich selber abgucken. Nee, ich hab da eigentlich auch immer den Wunsch, quasi mitreden zu können, weil ich das so toll finde, wenn Leute sich wirklich auskennen, zum Beispiel bei Fußball, und sagen können, wer 74 in der zweiten Reihe beim Länderspiel gegen England gestanden hat. Jetzt wollen wir einfach nicht irgendwie völlig stumpfsinnig, also jetzt wirklich mal, das ist, da kannst du das Telefonbuch auswendig lernen, die Leute da faszinieren. Ja, da ist die Motivation ja doch relativ vier Ringen und das lässt sich ja auch kaum kommunizieren, wenn man das Telefonbuch auswendig lernt. Aber das ist jetzt einfach so ein Gegenstand, darauf haben sich 100.000 Leute geeinigt, dass der interessant ist, dass man drüber reden kann. Und wenn man so erstmal anfängt, dann kann das, glaube ich, durchaus interessant und wirklich redenswert werden. Das finde ich schon faszinierend. Also, das gehört so zu den Sachen wie zum Beispiel toll Skat spielen, finde ich auch großartig, sich im Fußball auskennen, also alle so Sachen, die ich selber nicht habe oder kann. Ja, aber toll Skat spielen ist ja was Aktives. Ich meine, was du jetzt im Fußball auskennst, ist ja ein Auswendiglernen, sag ich mal. Das kommt mir vor, so wie Frau im Spiegel und so. Ich weiß genau, wann welche Prinzessin mit wem telefoniert hat und was für Schweinereien ins Ohr gesagt hat. Also ich weiß es nicht, das ist so, also nee. Ja, nee, ich glaube, das ist, aber Fußball ist dann immer noch irgendwie so die Teilhabe an so einem, an so irgendeiner Sache, von der man vermuten könnte, dass sie wirklich was bedeutet. Also auf jeden Fall durch eine 94er Bankers gekost, Weinflasche sieht ganz geil aus, sag ich. Es hat sowas wie unter Drogen, so ein bisschen so. Der Blick ist wirklich interessant, ja. Mensch, wir müssen jetzt, Ralf, unser Gespräch halbwegs beenden, weil gleich wieder eine Kurzinfo kommt. Was war denn jetzt eigentlich out bei dir, außer Arbeit? Out? Ja, was ich ja wegen grenzenlosen Zynismus hier nicht gelten lassen wollte. Nichts, absolut nichts. Nichts ist out? Nee, es ist, nee. Hast du nicht selber schon mal so In-Out-Phasen durchlebt? Ja, so, dass ich mal völlig out bin, ja, aber... Nee, aber so, dass du mal Rasterlocken getragen hast und dann waren sie aber doch, auch heute, out? Heute habe ich es, doch genau, jetzt wo du es sagst, heute habe ich, ich habe es gebracht. Ich bin heute mit dem Fahrrad raus zur Mensa gefahren und es war schweinekalt. Dann habe ich gesagt, jetzt siehst du diese komische Wollmütze von Fritz Bernd Lehmann, nee, wie heißt der, Gerd Lehmann, ich weiß es nicht mehr, dieses... Mike Lehmann. Mike Lehmann, diese unförmige Wollmütze, die eigentlich so mehr so, mein Vater hieß so für einen Minirock für eine Dame... Die habe ich angezogen, die haben alle geglotzt wie blöde, also ich denke, da war ich heute mega out. Ei, mit einer Fritz-Wollmütze out gewesen. Ja, aber mit dem Lehmann-Modell. Ach, mit dem Lehmann-Modell. Ach, mit dem oben, wo was wie so ein Sack zugebunden wird. Ja, genau das. Ja, wo wenn man ein Lächeln ins Gesicht hat, dann sieht man aus wie ein Lachsack. Wie gesagt, also ich hab die Wollmütze habe ich mal meinem Papa schicken lassen und der meinte nur, er wollte schon wegschmeißen, hätte in irgendeine Firma so einen Minirock geschickt, wo er gar nichts mit anfangen könnte. Mensch, ich hätte ja auch nicht so von vornherein auch nicht vermutet, dass 28-Jährige sich mit Mike Lehmann Fritz-Wollmützen klar. Also ich weiß, andererseits, wenn es kalt ist, wa? Ja, das war auch so die Spontane, was eigentlich so mit hatte im Rucksack. Ich dachte, die ziehst jetzt alle, die haben wirklich alle blöde geguckt. Also die Autofahrer, ich weiß nicht, also das kann auch vor Unfall gekommen, das war alles. Ralf, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, alles klar, erstmal bin ich wieder nüchtern. Gut. Tschüss. Tschüss. Wieder erinnert der Sätze, an den ich lang gefeilt habe, mit Sputnik und einem Tribut an Tschaikowskis Klavierkonzert wird es 23 Uhr und 32. Kurzinfo. Reaktionen. Der Westen hat den Baubeginn am israelischen Siedlungsprojekt in Jerusalem verurteilt. US-Vizepräsident Al Gore bekundete die Ablehnung der Vereinigten Staaten in Washington. Der britische Außenminister Rifkin bedauerte, dass die Regierung Netanyahu die Ratschläge von Freunden und der internationalen Gemeinschaft in den Wind geschlagen habe. Frankreich warnte vor neuer Gewalt. Vorfall. Bundesverteidigungsminister Rühe hat sich für die rassistischen Übergriffe von Soldaten in Detmold entschuldigt. Der Angriff sah aber kein Anzeichen für rechtsradikale Tendenzen in der Truppe, so Rühe. Eine Gruppe Uniformierter hat gestern zwei Türken und einen Italiener verprügelt und mit rechten Parolen beschimpft. Die Soldaten waren für den Einsatz bei der internationalen Bosnien-Truppe vorgesehen. Machtspiel. Der Essener Krupp-Konzern will den Konkurrenten Thyssen gegen dessen Widerstand übernehmen. Vor dem Krupp-Konzern in Essen protestierten Stahlarbeiter beider Unternehmen. Sie fürchten den Verlust von mehr als 10.000 Jobs. Aktionsfolgen. Aus Protest gegen den Bummelstreik polnischer Zöllner haben Lastwagenfahrer heute mehrere Grenzübergänge blockiert. Der Verkehr kam damit praktisch zum Erliegen. Die Zollbeamten wollen mit ihrer Aktion die Gewährleistung ihrer Gehälter erzwingen. Überraschung. Potsdams Oberbürgermeister Gramlich hat seine Amtskette zurück. Wie es hieß, habe ein Unbekannter das Schmuckstück in einen Briefkasten geworfen. Nach Angaben Gramlichs wurde die Kette im Panzerschrank verwahrt. Unter welchen Umständen sie verschwand, ist bislang unklar. Ey, Top-Provinzmeldung, oder? Mann, du lässt dich total kaputt und ich versuch da irgendwie ernst zu bleiben. So Nachrichten muss man nicht ernst lesen. Eishockey. Im Playoff-Viertelfinale spielten Eisbären Berlin gegen Berlin Capitals 5:0. Damit steht es in der Serie 2:1 für die Eisbären. Wer 3 Spiele gewinnt, kommt weiter. Wetter. In der Nacht Regen, teils Schnee, 2 bis minus 1 Grad. Morgen stark bewölkt, Regen und Schnee, 0 bis 7 Grad. Verkehr. A10 Schwanebeck Richtung Havelland. Zwischen der Ausfahrt Schwante und Dreieck Havelland in der Zufahrt nach Werder. Vollsperrung der Zufahrt wegen Bergungsarbeiten. Vorsicht bei der Annäherung. Das war dann Fritz. Kurzinfo aus der Welt und aus der Provinz mit Kerstin Koch. Vielen Dank, Kerstin. The Crazy World of Fritz präsentiert die Plebsbüttel Comedy. Plebsbüttel Comedy präsentiert Täter der Klamotte. Sie singen Welthits von hinten und erschießen Kaninchen von vorn. Zauberkünstliche Anschläge auf Klischees der Unterhaltungskunst. Die Plebsbüttel-Comedy. Mit mehr als 25 Rollen in über 100 Minuten. Live in Berlin. Vom 2. bis 20. April, immer mittwochs bis sonntags im Tränenpalast. Wir sehen uns im Tränenpalast in Berlin. Aus dem Hut geholt, zum Schweben gebracht und jungfräulich zersägt von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, über Thema nachzudenken. Thema ist oute Phänomene. Und jetzt, ab jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten, dann im Nachhinein gewissermaßen jetzt der Musik zuzuhören, eine oute Hymne eines outen Landes oder, wenn ihr jetzt aktiv werden wollt, euch direkt an den halbautomatischen Anrufaufzeichner wenden und ihm Autophänomene aufs Band sprechen. 721 39 32 ist seine Telefonnummer. 721 39 32 in Potsdam. Jetzt aber aufstehen, ist immer eine Hymne. Wenn man es genau nehmen will, ist es die Antwort der bolschewistischen Kurkapelle auf Jimi Hendrix. reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß, reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Mensch, zum ersten Mal fällt mir auf, dass das auch ein bisschen sozialkritisch klingt. Ein bisschen Käthe-Kollwitz-mäßig. Ist der Hunger auch noch so groß, oder? Mensch, da sieht man arme, kleine Kinder in gestreiften Badeanzügen im Ostkindergarten. Ja, bitterwart! Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist die Ise. Lise? Ja. Lise? Ise. Ise? I-S-E. Ohne L? Nein, normalerweise... Haben die Eltern wieder geknausert, du? Nein. Nein. Nein. Nein. Ich hab verschwenderische Eltern. Nein, Kutscher. Die hätten mich gerne mit Zischlauten ausgestattet. Nein, normalerweise heiße ich Luise. Ach, aber ist doch so aber ein schöner Name. Naja, altmodisch. Ja? Ja. Naja, so ein bisschen Preußenprinzessinnen-mäßig. Ja, okay, so eine Art. Ja. Ise. Ja. Und Louis hast du weggelassen? Ja. Ist ja auch ein Jungenname eigentlich. Louis de Funé, wa? Ja, genau. Nein, ich werde meistens Ise genannt. Ise, so Ise, was ein Out? Offensichtlich so eine Vornamen, oder? Preußische Vornamen. Ja, na, eventuell, also ziemlich viele heißen wir noch Luise. Ja. Ich kenne so einige. Nein, ich wollte sagen, was für mich out ist. Ich weiß nicht, ob es besonders out ist. Und zwar Rinderwahn normalerweise. Jetzt momentan Rind. Rinderwahn ist out? Nein. Rinderwahn ist in? Nein. Ja. Nein, Rind ist für mich momentan total out. Ach so, du isst jetzt keine Rinder Nein, mehr? Nein, auf keinen Fall. Aus Angst vor Rinderwahn oder weil dir nicht schmeckt? Aus Angst. Aus Angst? Und jetzt ja nicht aus Mitleid? Nein. Das so die kleinen Kälber, die auch mal mit traurigen Hängeohren und großen Kuhaugen, schauen sie dich an. Lütbereit würde ja keine Pein bereiten. Ruff auf den Teller, zack, wenn dir klar ist, dass es nicht wahnsinnig war, das Kalb. Nein. Mann, Luise, besonders zart beseitet bist du nicht. Ja, stimmt schon. Ja, ist bloß der schnöde Egoismus. Vielleicht wäre ich verrückt davon. Ja. Ja, und jetzt müssen umso vermehrt Schweine dran gelogen. Weißt du, wie viele Menschen da schon durchgedreht sind? Außerdem sollst du sogar bei Fischen sein. Also, weiß ich nicht. Dann halte ich ja immer irgendwie, sagen wir mal, Jürgen Fliege immer noch für viel gefährlicher als BSE. Oder? Hast du auch recht, doch. War, das macht doch auch Leute verrückt. Ja. Ja? Doch. Dann will mir das ja fast harmlos erscheinen. Und denkst du, da gibt's Exportverbot? Nö. Nö, der wird ausgestrahlt bis zum Mittelmeer. Oder Hans Meiser im All. Ja, ist doch grauenhaft. Du kannst ja mal eine Sendung drüber machen. Naja, bin ich ja gerade dabei. Sag mal, das Schicksal der fleischverarbeitenden Industrie rührt dich auch nicht, dass da vielleicht Arbeitsplätze dranhängen. Ja. Ich meine, okay, ich werde verrückt, aber ich rette, sagen wir mal, 10 Bauern-Existenzen. Nein, folgendermaßen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, Leute, esst kein Rind mehr. Ich meine, ich lasse es jetzt essen, wer will. Ah ja. Es ist mir auch egal, was die anderen tun. Ich meine, wer es essen möchte, der kann. Mein Vater zum Beispiel, der isst es ja ständig. Der isst es ständig? Ja. Und immer weiter? Ja, stört ihn nicht. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Rind auf den Tisch kommt, dann musst du doch irgendwie begründen, dass du das nicht isst. Ich sage eben, dass ich keinen Rinderwahn bekommen möchte. Ach so, und dann sagst du, Mutti, ich möchte bloß Kartoffeln und Gemüse. Ja, zum Beispiel. Ja, Vati kann mein Fleisch haben. Ja. Mensch, da herrschen ja wirklich Verhältnisse in eurer Familie. Und, ist schon mal zu bemerken beim Alten? Hat er schon so ein bisschen irren Blick? Noch nicht. Noch nicht? Geht noch, ja? Ja. Naja, wenn nicht, wie alt bist du? 12 noch. 12? Ja, noch. Nein, glaube ich nicht. Ich schwör dir. Nein, glaube ich nicht. Ich bin am 17.05.84 geboren, 1984. Ich schwör's dir. Kannst meinen Bruder fragen, der sitzt hier neben mir. Mann, dann schon so viel geklärt. Den Vater in Wahnsinn treiben, dann stehen ja doch noch 5-6 harte Jahre bevor du ausziehen kannst, oder? Vielleicht solltest du dem Vati doch mal ein Fleischstückchen auswechseln. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange die Inkubationszeiten sind und wann der da so, sagen wir mal, den Höhepunkt seines Wahnsinns erreicht hat. Aber das wäre natürlich schon praktisch, wenn der eintreten würde, wenn du nicht mehr da wärst, oder? Oh ja. Ja. Isa, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, gern geschehen. Immer. Tschüss. Tschüss. So, Kinder, ich sag nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Halbautomatischen Anrufaufzeichner. 721 39 32. Da könnt ihr eure Autenphänomene auf Band sprechen. Die werden dann halt hingenommen und dann schick zusammengeschnitzelt. Das hört sich nett an. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Schorsch. Schorsch? Ja. Schorsch. Ist ja auch eine Namensabkürzung, die auch eher ein bisschen out klingt, oder? Wie heißt du denn richtig? Georg? Nee. Ich heiße so richtig. Du heißt Georg. Du heißt Schorsch? Du heißt echt im Ausweis, im Personalausweis steht so mit Schreibmaschine S-C-H-O-R-S-C-H? Ja, und? Ei. Ich wusste gar nicht, dass es auch eine Abkürzung ist. Und wie heißt dein Vater? Horstel, oder was? Das ist doch unwichtig. Nee, wie heißt denn der? Ist doch interessant. Nö, jetzt. Was heißt denn hier nö? Wenn ich sage, ist interessant, dann kannst du mir glauben, ist interessant. Für dich nicht? Du kennst ihn, wie alt bist du? Naja, jetzt so 22. 22, du kennst ihn 22 Jahre lang. Da wird er natürlich auf die Dauer wird's langweilig, wenn dein Vater immer so kommt und seinen Namen sagt. Das verstehe ich schon. Aber ganz, ganz viele Leute, die jetzt draußen an den Radiogeräten sitzen und die wissen überhaupt gar nicht, wie dein Vater heißt. Und die denken, oh, wenn mich jetzt was interessieren würde, dann Mensch, wie mag denn der Vater von Schorsch mit dem Vornamen heißen? Ob er da irgendwie sich so weiter vererbt oder ob es da irgendwie Zusammenhänge gibt oder ob der jetzt, weil du mit Sch anfängst und Sch aufhörst, ob der vielleicht auch mit Sch aufhört oder irgendwie so. Ich will verarschen. Nee, sag doch mal. Der heißt Georg. Georg? Ja. Ach, und da hat er seinen Spitznamen an den Sohn weitergeben. Hat er mir noch nie erzählt. Ey, Schorsch ist irgendwie wirklich so eine Verlatscherung von Georg, möchte ich mal sagen. Echt, ja? Ehrenwort. Ehrenwort. Du kannst mir wirklich glauben. Unbenommen. Mhm. Also wenn das nicht stimmt, dann möchte, soll mir die Hand abdorren, die rechte und die linke. Und die Füße auch wegdorren und BSE sollen mich ergreifen. Wow. Wow. Mhm. Okay. Oh, Holger, eine Menge Flüche auf mich gezogen, oder? Ja. Ja, aber mir kann ja nichts passieren. Na, dann ist gut. Georg, Schorsch, völlig klar. Mhm. So. Schorsch. Schorsch? Und passt denn der Nachname wenigstens dazu? Den sage ich nicht. Nee, den sollst du auch nicht sagen. Ich wollte bloß fragen, ob du das Gefühl hast, dass der dazu passt. Nee, weil der fängt auch mit Sch an. Ach, na, das ist ja blöde. Na, also wenn zwei gleichlautende Konsonanten aufeinanderstoßen, das lässt sich doch extrem schwer aussprechen. Ja. Kick mal, wissen, warum Goethe sein Buch Dichtung und Wahrheit und nicht Wahrheit und Dichtung genannt hat? Weil bei Wahrheit und Dichtung wäre das D von und von Dichtung würde zusammenstoßen. Wahrheit und Dichtung. Und das klingt immer scheiße. Undichtung. Mhm. Verstehst du? Und darum hat er gesagt, Dichtung und Wahrheit. Woher weißt du das? Trotzdem ihm Wahrheit und Dichtung näher wäre. Ja, Baby, weil ich studiert habe. Was soll denn so eine Frage jetzt? Weil ich ein Auskenner bin. Ja, nicht schlecht. Aber, also, es geht ja zum In und Out, ja? Wir können doch ja noch ein bisschen über Goethe reden. Ja, erzähl mal, interessiert mich wirklich. Jetzt sag gleich mal der Rheinfall von Schaffhausen, mein Lieber. Und dann ist es kein Rheinfall, sondern der Rheinfall. RH. Da, wo der Rhein runterfällt. Ja, genau. Ah, ich sag dir, das ist eine große weltanschauliche Metapher. Und jetzt reden wir aber wieder über oute Phänomene. Okay. Welche Klasse bist du denn? Ach, du bist ja schon 22. Ja, bin keine Klasse mehr. Bin keine Klasse mehr. Was machst du denn überhaupt mit 22? Ich bin Flaschenöffner von Beruf. Flaschenöffner? Hm. Nee, sag mal, kannst du das mal genauer beschreiben? Da kommen die schmutzigen Flaschen an von Coca-Cola und ich öffne die halt. Und dann werden die zur Reinigung. Also aber wieso Zeigen. Sollen die denn zu sein, die schmutzigen Flaschen? Die sind doch dann schon ausgetrunken, oder? Ja, aber da ist Deckel drauf. Ach so. Und das ist richtig ein Beruf, den man erlernen muss, Flaschenöffner bei Coca-Cola? Nö, den erlernt man nicht. Das übt man mal hier, mal da, ja. Wenn man eine Flasche vorbeikommt, zack, öffnet man die. Und dann hat man irgendwann den Trick raus und kann sich bei Coca-Cola bewerben. Ah, genau. Ja, und dann stellen die einem eine Flasche hin und sagen, öffnen Sie doch mal. Und dann zack, zack, wenn man mit einem Nüte in Schwung und ein bisschen Fischheit in der Handbewegung macht, dann sagen die, ja, Majoran, Sie sind eingekauft, 10,20 Mark die Stunde. Ja, scheiß Hitze am Arbeitsplatz, dreckig und stinkt, aber es wird Ihnen Spaß machen, Sie hören einem tollen Laden an. Ganz genau. Ja, Sie sind Bestandteil unserer Coca-Cola-Crew. Und you can't beat that feeling an der Flaschenaufdreh, am Flaschenaufdrehband. Ich habe auch einen roten Anorak mit Coca-Cola. Was? Ehrlich? Ja. Ach, da müssen die so ja in stinkigen Werkhallen mit rotem Anorak rumstehen? Ja. Und dann ist aber nicht so, dass jetzt so, sagen wir mal, vom gegenüberliegenden Verwaltungsblock dann die jungen Frauen immer runterkicken auf deinen, sagen wir mal, leicht verschwitzten, aber doch muskelgestählten Oberkörper, wenn du jetzt mal eine frische Flasche aufmachst und die so hinterm gurgelst? Dass sie denken, ey, der trinkt gleich wieder Coca-Cola, der geile Typ da unten. Und sieht doch aus wie Til Schweiger, ne? Nee. Ja, nicht. Weil, ja, ist halt geschlossenes Gebäude, ne? Ah, ja. Das ist nicht so. Ach, und gibt's da wenigstens so ein Deputat? Was ist denn das? Na, Deputat ist, wenn, also früher die Bergmänner haben dann Deputat immer Schnaps und aber konnten auch Kohle mit nach Hause nehmen. Also weil sie Kohle abgebaut haben, konnten sie Kohle mit nach Hause nehmen. Und wenn man jetzt in einer Coca-Cola-Fabrik arbeitet, sollte man ja denken, dass einem vielleicht, sagen wir mal, im Monat ein Kasten oder zwei Kästen dieses edlen Cola-Getränkes zuständen. Mm-mm. Ist nicht der Fall. Du musst dann hoch in die Halle und einkaufen. Ja, da stehen da sogar... Ach, das ist ja bitter, wa? Da stehen so eine Büchsenautomaten. Kostet 1,50 Mark für eine Büchse. Ach, bei Coca-Cola stehen Coca-Cola-Automaten? Ja? Ja. Na, da muss man doch aber demonstrativ Pepsi trinken dann, oder? Ja. Aber wisst mal ohne, ist ein Kündigungsgrund, hä? Irgendjemand hat mal einen Pepsi-Aufkleber auf den Automaten aufgeklebt, ja, aber... Und? Weiß nicht, die Putzkolonne hat ihn entfernt. Die Putzkolonne, das war der Sicherheitsinspektor. Kannst du wissen? Ja. So, was ist denn nur out? Zum Beispiel zuckerhaltige Cola-Getränke. Stimmt, ja. Nee, sind die out, ja? Ja, Absatz ist zurückgegangen, habe ich gehört. Dass die Manager vorbeigegangen sind. Ach, ehrlich? Ja. Die Leute, die coolen Kids wollen jetzt Sprite trinken. Sprite trinken die? Sprite, ja. Ach, weil das cooler ist als Coca-Cola? Ja, auch in Amerika ist Pepsi viel cooler. In Amerika ist Pepsi viel cooler. Ach so, und weil Sprite kommt von aus dem Hause Pepsi? Nee. Nee? Nee. Ja, du hast ja eben gesagt, Pepsi ist viel cooler. Ja, ich wollte jetzt, also es gibt ja die zwei Cola-Getränke, Cola und Pepsi. Ja, und Club-Cola wollen wir nicht vergessen? Ja, gut, also außer Konkurrenz irgendwie. Bier von hier, ja. Sprite ist halt noch so eine Extraschiene. Aha. Auf jeden Fall in Amerika weiß ich nicht, also Pepsi verkauft, glaube ich, mehr dazwischen. Da gibt es ja auch so richtig coole Werbung, wenn die versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen. Ja. So, was ist denn jetzt noch, aber sag, macht man doch nicht sein Leben lang dabei Coca-Cola die Flaschen öffnen, oder? Nein, natürlich nicht. Sondern du begreifst es schon als Übergangsstadium. Ja, ich weiß noch nicht. So. Ja, aber bei so einem Übergangsstadium gibt es ja so ein, wo man herkommt und wo man hingeht. Wo kommst du denn her? Das Leben vor Coca-Cola, kurz beschreiben? Vom Zivildienst. Vom Zivildienst. Und jetzt das Leben nach Coca-Cola? Mal sehen. Ach, ehrlich? Ja. Völlig unklar? Mhm. Ja, das muss da irgendwie eine Richtung geben. Das muss ja, sagen wir, geht in Richtung Mineralwasser oder italienische Weißweine oder... Keine Ahnung. Darjeeling? Keine Ahnung. Noch kann ich ja arbeiten, da. Aha. Aber hast du nicht Angst, dass du vielleicht, sagen wir mal, so Coca-Cola-blöde im Kopf wird, dass du den Absprung nicht mehr schaffst? Die Gefahr besteht schon, ja. Aha, wie lange bist du denn da schon? Der Coca-Cola-Manager, den wir haben, der ist auch so ein richtiger Mutant, ey. Ist voll eine Flasche, würde ich mal sagen, oder? Müsstest du jetzt eigentlich mal sagen, ja, um im Bild zu bleiben. Eine Flaschenform, der Typ, ey. Wie so eine Cola-Flasche läuft da rum, ist richtig. Kick geil. Ist ja schlimm, wa? Getränkehersteller, die ähneln sich ihren Flaschenformen an. Wo möchte man dann arbeiten? Da möchte man eigentlich eher so Grappa-Hersteller sein, oder? Dass man so lange, schlanke, ranke Gestalt bekommt. Was ist denn jetzt nur eigentlich out? Schorsch. Sag mal, hast du vorher überlegt, bevor du hier angerufen hast? Oder funktioniert das jetzt schon wie bei Coca-Cola im Band, zack, zack, der sagt anrufen, ruft man an, bam, ohne dass man irgendwie überlegt, dann ist man drin in der Leitung und erzählt irgendwas. Natürlich habe ich mir was überlegt, aber du hast dich voll aus dem Konzept gebracht, ja, weil du meinen Namen unbedingt noch... Naja, aber meine Aufgabe ist doch nicht, dich ins Konzept zu bringen, dafür bist du doch zuständig. Okay, dann ich komme jetzt wieder zurück, also in und out, ja? Ja, out. Out. Also nicht in, out. Ja gut, lassen wir innen weg. Out Schools out forever zum Beispiel. Ach scheiße, hätte ich einpacken müssen. Nochmal. Schools out forever, kennst du nicht, bist du, ach Mann, oh Mann. Doch, kenn ich. Da bist du doch, weißt du doch, wie heißt denn das immer, zack, zack, hier mit der Trommel um Weihnachtsbaum rummarschiert. Hä? Ach komm, lass die Vergleiche. Flott wie Lenins Turnbeutel, sagt dir sicher ohne. Ist gut, George, mach weiter, red dahin. Ja. Ich versteh das alles. Ich bin ja so gutmütig. Und hier? Mir macht das nichts aus, hier auf voll das Unverständnis zu stoßen. Da hat man selber mal was zu sagen und hätte ja mal einen Anrufer, der sagt, ach ja, echt? Ach, geht an, ist ja interessant, so, nö, erzählst du irgendwas, wird irgendwie bom, abgeben. Oh, schön. Ja, ich wollte mal jetzt fragen, ob ihr irgendwelche Zahlen habt. Was heißt denn ihr? Du musst mich doch jetzt nicht wie seine Majestät ansprechen. Sag doch du. Okay. Wir kennen uns da jetzt schon seit 3 Minuten, oder? Ob du irgendwelche... Sag mal, seit wann duzen wir uns denn? Haben wir zusammen Schweine gehütet? Mann, Schorsch. Also du kannst... Halt dich im Konzept. Ja, ist klar. Du, ich hab dich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, ich wollte... Nö, eigentlich nicht. Naja, du verrätst ja nicht mal den... Ach doch, der Vorname von deinem Vater lautet Georg. Genau. Gut. Schorsch, was ist denn du out? Ja, dazu muss ich... Mann, Schorsch, merkst du nicht? Du musst zack sagen. Du wirst immer nur unterbrochen sonst von mir. Okay, oder abgelenkt und aus dem Konzept gebracht. Wie viele Leute zuhören? Warum denn ihr? Meinst du mich jetzt? Nee, ach so. Na, dann musst du die Fritzen fragen. Du hörst halt dazu, denke ich. Stimmt auch wieder. Weiß ich nicht. Das kommt, hängt von der Tageszeit ab. Was, du hast keine Ahnung, wie viele Leute beim Sprechfunk zuhören? Nö, vielleicht sollte ich mal alle durchzählen lassen? Interessiert dich das nicht? Nö, interessiert mich nicht. 100.000 oder 10 zuhören? Ist es besser, wenn 100.000 zuhören? Ist es besser, wenn 10 zuhören? Ich weiß es auch nicht. Ist relativ egal, oder? Naja. Vielleicht verlierst du deinen Job, wenn sie wenig zuhören. Weiß ich nicht. Ach so, wenn es immer noch so viele sind, dass man ungefähr Stage-Diving machen kann, und wie viel braucht man da? Sagen wir, 6 starke Männerarme müssten mich da auffangen können, oder? Ja, 3-4 Leute, solange so viel zuhören, ist gut. Und mich, sagen wir, für Gott halten, wenn mich 3 für Gott halten, reicht das eigentlich. Ob dann jetzt noch 99.997 auch noch zuhören, das ist doch egal. Ja, stimmt. Ja, 3 Leute, die einen auf Händen tragen, was will man mehr, oder? Hast du 3 Leute, die dich auf Händen tragen? Nö. Siehst du. Kann mich aufs Fließband setzen, aber... Ich glaube, da hast du heute hier aber auch keinen zugewonnen. Trotzdem möglicherweise 100.000 zuhören. Scheiße. Aber du hast noch 3 Stunden und ich habe 3 Minuten zur Verfügung. Naja, aber ich habe jetzt auch nur noch eine Stunde seit 5 Minuten. Okay, um zu Out zu kommen. Out finde ich eigentlich Radio. Ey, das ist toll. Das kommt sehr überzeugend rüber, wenn du gerade beim selben angerufen hast. Ja, ist absurd, aber sowas gehört dazu. Gut. Nee, weil ich meine... Ach, du willst es jetzt auch noch begründen? Ich will es noch ein bisschen ausführen, Denkanstoß geben zum Beispiel. Oh, Denkanstoß, jetzt übernimm dich nicht. Jetzt vergleich doch mal eine kalte Cola mit zum Beispiel 104.6 RTL. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist ja für mich keine Alternative. Ach, sollst du überlegen. Interessiert mich ja betet nicht. Bist du noch da? Ach, das war jetzt der Denkanstoß. Und jetzt hat er sich ganz rätselhaft rausgebeamt aus der Leitung und denkt, dass er mich jetzt hier sprach- und ratlos zurücklässt. Baby, mach deine Cola auf, hör Dings da. Vielleicht muss ich jetzt auch ja nicht hinterher schimpfen. Vielleicht war das recht ein voll netter, sympathischer Mensch, der jetzt nur ein bisschen Shishi im Kopf ist, weil er natürlich irgendwie durchschlagen muss, wenn man den ganzen Tag dreckige Coca-Cola-Flaschen aufmachen muss. 721-3932 ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721-3932. Noch was outet, im weiten Sinne auch ein Liedermacher, Georg Kreisler, mit einem tollen, tollen, tollen Liebeslied, wie es heute kaum mehr gesungen werden kann. Georg Kreisler. Ein Liebeslied. Hab ich doch gesagt. Oh, ich liebe das Mädchen mit den 3 blauen Augen. Nicht eine, nicht 2, nein, 3 blauen Augen. Ja, wenn ich in ihre 3 Augen schau, wie blau. Es gibt sehr viele Menschen mit 2 blauen Augen. Doch nur meine Mädel hat 3 blaue Augen. Wenn sie schläft, schließt sie 2 und mütterlich wacht das 3. über mich. Wenn wir 2 spazieren gehen, Auge in Auge, Auge in Auge und Auge, bleibt so manches Mädchen stehen, die sich denkt, es wäre nett, wenn sie auch ein 3. hätte. Oh, wie gern tu ich Küsse von ihren Lippen saugen, doch noch lieber küss ich die 3 Augen. Ich könnte sie küssen in einem Fort, hier und hier und da. Mann, klatschen die laut. Georg Kreisler war das. Vielleicht hören wir nachher noch Taubenpfeifen im Park. Ist ja ein Klassiker, hat man ja fast ein schlechtes Gewissen, ihn zu spielen, aber ist so ein toller Song und ist natürlich Frühling jetzt. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Stefan. Tag, Stefan. Bin ich schon auf Sendung? Ja. Hallo. Hallo, warte, wenn du noch nicht auf Sendung gewesen wärst, hast du nicht Hallo gesagt? Doch. So eine Rüpelhaftigkeit unter den jungen Menschen. Ja, on air bin ich gerne höflich, aber sonst macht's keinen Sinn. Ich habe mich jetzt dreimal auf dem Anrufbeantworter verquatscht, da muss ich unbedingt anrufen. Ach Gott. Stefan, Thema hast du mitgekriegt, wa? Out. Ja. Ach so, out. Dann sagen wir gleich nochmal die Nummer vom Halb. Wie war denn überhaupt? Warst du so aufgeregt beim halbautomatischen Anrufaufzeichner? Nee, irgendwie ist heute nicht mein Quatschtag, aber jetzt... Ach so, du hast dich selber verhaspelt, ohne dass du jetzt irgendwie, sagen wir mal, in einer besonderen Psychostresssituation gewesen wärst. Ja, doch, weil ich dabei Klavier gespielt habe. Ach, toll. Und noch gegessen habe. Also ist ein bisschen schwierig. Hast du, wolltest du so eine Coverversion singen? Nee. Sondern? Hast du nur so für dich selber ein bisschen musikalische Unterrahmung gemacht? Ja, ich mache immer alles gleichzeitig und es klappt dann nicht so ganz. Wie zum Beispiel malen in der Schule und zuhören. Und gleichzeitig atmen, das ist ganz schwer. Oder? Na gut, also... So, was ist ein Out? Was ist ein Out? Was ist ein Out? Also ich finde, heutzutage ist nichts mehr out. Nichts mehr out? Zum Beispiel bei der Kleidung, also wenn jemand sagt, das ist out, dann kommen ganz viele und sagen, das ist in. Stimmt's? Ja, aber trotzdem sind ja dann doch immer bestimmte Sachen out, oder? Oder ein Coming Out zum Beispiel ist heute auch ganz in. Mann, hat sich echt was überlegt, der junge Mensch. Stefan. Hm? Toll. Aber sonst finde ich eigentlich, vieles ist nicht mehr so out, weil also die 90er sind irgendwie so alle Geschmäcker. Mhm. Früher waren Schlachhosen und sowas und dann kam das und dann kam das und heute ist irgendwie alles. Ja, und zum Beispiel, dass du jetzt Lederhosen anziehen würdest, so kurze? Wäre schon relativ schwer vorstellbar im Moment, oder? Aber in Bayern ist das bestimmt nicht out. Naja, in Bayern, irgendwo findet man schon immer einen Ort, wo was outed in ist. Ja, aber jetzt hier zum Beispiel. Ah, hier zum Beispiel. Ja, das geht ja immer so um den Bereich, den man, sagen wir mal, der in Armlänge liegt. Also ich denke mir, bald wird out sein Bandmusik, was ich sehr schade finde. Was für Musik? Also handgemachte Musik. Oh, glaube ich nicht. Ja, weil die überlagern das zu sehr. Die hat sich seit 30 Jahren gehalten. Ja, aber irgendwann kommt dann wieder dieser Kick, wo sie alle sagen, jetzt ist zu viel. Nee, das ist out. So eine Prognosen sind out. Ja? Ja. Stefan! Aber ich finde das ziemlich schade, dass die also jetzt alles so sehr viel machen. Irgendwann hat dann die Masse wieder genug, weil, also wenn man alles ein bisschen lässt, dann ist in Ordnung. Ich finde die Musik zum Beispiel am besten, handgemachte Musik. Aber dann kommt wieder so viel, alle machen nur noch Hand, also die Band zusammen ist überall das Gleiche. Und dann wollen. Aber Stefan, irgendwie sagen wir die Zusammensetzung Schlagzeug, Gitarre, Basti ist schon relativ alt. Ja, aber irgendwann kommt dann wieder das, wo sie alle sagen, ah, jetzt muss was Neues. Und dann ist das out. Also ich denke mir, das ist out, woran man sich gewöhnt und was Konkurrenz hat. Dem kann ich gar nicht folgen. Aber also, ich vertraue dir da, Stefan. Also woran man sich gewöhnt und wo es aber Konkurrenz gibt. Also, wo man wieder was Neues haben will. Oh Mann, manchmal ist es richtig schwer, so bestimmte Sachen etwas allgemeiner zu formulieren. Hm? Ist ja auch schon spät. Ja. Stefan, ich danke dir aber für den Anruf. Weißt du, wer gerade zuhört? Nee. Franziska Kluge. Schön, das freut mich wenn sehr. Wenn sie noch wach ist, die hört sich immer. Gut, tschüss. Ich nehme an, Franziska Kluge ist jetzt wahrscheinlich glücksüberströmt, dass sie dich im Radio hören durfte. Naja, bestimmt. Nee, ich glaube eher, dass du früh glücksüberströmt wärst, wenn Franziska Kluge glücksüberströmt wäre. Aber die Situation wird eher die sein, dass es Franziska Kluge wahrscheinlich ein bisschen peinlich ist, dass du ihren Namen jetzt im Radio erwähnt hast. Mhm. Und das wird sie dich morgen spüren lassen. Und dann wirst du dastehen mit rotem Kopf. Nee, morgen. Ach, Stefan, das Leben ist manchmal so hart, glubbet mir, gerade was Frauen betrifft. Ich danke dir trotzdem für deinen Anruf, ja? Na gut, ich schlafe jetzt. Tschüss. Gut, tschüss. Wie gesagt, eine Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter 721 31 39 32. Hallo, wer bist denn du? Ach so. Hallo? Ja. Wie geht's? Ja, blendend, wer bist denn du? Hallo? Hallo, ja, wer bist denn du? Paul. Mann, Paul, sag mal, willst du mit der Karre nicht lieber irgendwo ranfahren, wo eine Telefonzelle ist und dann ja, rufst du die 0331 74 81 110 an? Ja? Ja, mache ich. Okay, danke. Tschüss. Mensch, Mensch, Mensch. Diese schnellen Telefone, da sind Gespräche immer ganz schwer möglich. Wer bist denn du? Hallo. Hallo, hier ist Daniel. Daniel, Tag Daniel. Ja. So, Autophänomene. Autophänomene? Ja, Sachen, die so out sind. Ja, ich habe jetzt festgestellt hier, da hängen doch mal die Aktienkurse aus in den Kaufhallen und wir sehen alle hier diese... Die Aktienkurse in den Kaufhallen? Diese Bietesuchekarten, kennst du nicht? Ach so, doch, sowas kenne ich. Ja, und da ich heute erst gelesen hier, verkaufe Brotsteg in Dolgenbrot. Ach Gott, meinst du, die sind relativ out, die Brotstege in Dolgenbrot? Ja, Dolgenbrot scheint im Moment erst schon out zu sein. Weiß ich nicht. Andererseits, wenn da die Immobilienpreise dann fallen, dann wird es ja doch wieder ruckzuck in sein. Ja, dann hoffen wir lieber. Ja, das reguliert doch der Markt und nicht die Ideologie. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Hm. Wenn irgendwas billig zu haben ist, dann fällt, glaube ich, irgendwie die Hemmschwelle. Na, guck Thyssen. Wie bitte? Guck bei Thyssen. In welchem Zusammenhang siehst du denn jetzt? Weil Krupp das kaufen will. Die Krupp Hösch, die haben die Kurse erhöht, damit sie die Dinger loswerden und die. Aber die sind out. Waren die in? Oh, weiß auch nicht. Ist schon die Voraussetzung, um out zu sein, oder? Ja. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Du hast jetzt ganz schön geschleudert von Dolgenbrot nach Krupp Thyssen, hä? Und wissen aber auch nicht so richtig wie. Auf einmal stehen wir da, kicken uns um, denken, Mensch, ist ja ein fremdes Gelände hier. Fühlen wir uns da gar nicht so sicher drauf? Wie sind wir da bloß hingekommen? Naja, Aktienkurse sind immer ein bisschen kompliziert. Ach, allzu Freiheit assoziieren. DAX. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Okay. Ich meine, immerhin sind ein paar neue Vokabeln hier ins Gespräch gelangt. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Nadine. Tag Nadine. Hallo. Was ist denn bei dir so out aus deiner Sicht? Jetzt bin ich da ein bisschen reingeschaltet, weil ich eigentlich den Schorsch ein bisschen korrigieren wollte, um deine Frage richtig zu beantworten, die du an ihn gerichtet hast. Welche Frage hat er an ihn gerichtet? Wie sein Vater heißt? Bist du die Schwester von Schorsch? Nicht ganz, aber ich weiß, dass es bei Coca-Cola auch freie Getränke gibt. Dass es bei Coca-Cola freie Getränke gibt? Ja, das wolltest du doch wissen. Ach so, das kannst du jetzt ja nicht so im Raum stehen lassen, dass der die Firma schlecht macht. Das ist weniger, aber... Ja, aber vielleicht für Flaschenöffner nicht. Ja, aber... Was machst du denn da bei Coca-Cola? Was? Was machst denn du bei Coca-Cola? Ich habe eine Zeit lang recht regelmäßig dort mal verkehrt. Was heißt denn da verkehrt? Wie verkehrt man denn bei Coca-Cola? Ich habe eigentlich mal bei Sprickwell gearbeitet und habe... Ach, ist doch voll die Konkurrenz. Ja, und habe da prüfungsvorbereitenden Unterricht gehabt. Bei Coca-Cola. Was für ein Unterricht? Prüfungsvorbereitenden Unterricht. Ach so, da werdet ihr bei Sprickwell auf Club-Cola geprüft und lernt aber die Antworten bei Coca-Cola. Nee, nicht ganz. Also das wurde dann vom Arbeitsamt ist es gesponsert, dass halt Leute, die sich auf diese Abschlussprüfung vorbereiten wollen, Kurse angeboten werden. Ah ja. Weil die Coca-Cola-Leute in der Überzahl waren, hat das bei Coca-Cola stattgefunden. Ah ja, und hast du denn sowas, also Coca-Cola-spezifisches gelernt, was sich bei Sprichquell verwerten ließe? Verwursten ließe? Verwässern? Naja, nicht so richtig, weil die Umsetzung natürlich, naja, so viel wurde ja nicht erzählt, ne? Ja. Betriebsgeheimnisse, bla bla bla. Ach, und da haben die immer mit ganz wichtigen Mienen dann da gestanden, die Coca-Cola-Lehrer? Und immer ja, so gekickt und sagt, ich könnte Ihnen da eine Menge erzählen, ich kann aber leider nicht, das ist ein Betriebsgeheimnis. Nee, die waren ja nicht von Coca-Cola, das war dann schon extern, also das kam nicht von Coca-Cola, das hatten nur in den Räumen von Coca-Cola. Die waren dann so ganz allgemein Cola-Spezialisten an sich. Ja, also die Azubis kamen von Coca-Cola, dann Azubis von Sprickwell und Lehrer von außerhalb. Ah ja. Sehen so Coca-Cola-Azubis anders aus? Nö, eigentlich nicht, ne. Nicht irgendwie frischer, sportlicher, you can't beat that feeling? Nö. Ich glaube, dass wir von Sprickwell schon recht gut durchgesetzt haben. Ja, Sprickwell hat das schon verstanden, eine gute Figur zu machen. Ich denke schon, ja. Gegen so Coca-Cola-Jünglinge auch. Ja. Ja, schön. Und jetzt bist du aber auch nicht mehr bei Sprickwell. Nee, jetzt bin ich nicht mehr da. Aber ihr habt's denn bei Sprickwell wenigstens Deputat? Ja. Immer Club-Cola? Auch, ja. Ja, und dann musste man aber immer noch ein Löffelchen Zucker drin machen, weil die nicht so süß ist wie die richtige Cola? Ist ja schon neu, ist ja ein ganz neues Rezept jetzt. Die Club-Cola ist natürlich schon vom Geschmack her besser geworden. Na, was heißt denn besser? Süßer? Naja, man versucht sich eben den Geschmacksrichtungen der Kundschaft anzupassen. Ja, auf die Kundschaft ist auch kein Verlass mehr. Und was machst du jetzt? Bist du immer noch so bei Erfrischungsgetränken? Nee, zurzeit mache ich mal gar nichts. Ach so, und könntest du erklären, was ein isotonisches Getränk ist? Na, das wird hauptsächlich also für Sportgetränke verwandt. Also isotonische Getränke sind meistens so Erfrischungsgetränke. Jetzt aktiv zum Beispiel, wenn sprich bei Firmen was. Ja. Das ist zum Beispiel isotonisches Getränk. Das, oder hier, was gibt's noch? Gatorade oder sowas. Das sind alles isotonische Getränke, die halt hauptsächlich an Sportler abgegeben werden. Und du könntest jetzt aber nicht den Begriff Isotonie genauer erklären. Jetzt spontan so auf die Schnelle nicht. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Auch ich brauche ich aber war. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Nicht aufgepasst bei der Coca-Cola-Runterneuerung, hm? Coca-Cola hat, glaube ich, gar keine isotonischen Getränke. Nee, die haben ja nur so Süßkram. Ja. Ja? In isotonischen Getränken ist ja, glaube ich, immer Salz drin, dass sich so der Salzspiegel des Blutes genau, wiederhergestellt ja, wird. Richtig. Mhm. Ja, die Sportler, wir Sportler. Eben. Kick mal, und dit, der irgendwie kaum, sagen wir mal, als jemand, der kaum im Fußballhaus sitzt. Ich selber. Ja, ja, komm. Aber denke, ach, denke ich manchmal, Jürgen, du hast ja heute wieder richtig ein bisschen geschwitzt und da wirst du mal ein isotonisches Getränk trinken. Hey, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. So, Kinder, jetzt wollen wir ja ein bisschen was für eure Bildung tun. Setzt euch mal hin, nehmt einen Stift zur Hand. Jetzt hören wir mal wieder Deutsch für Deutsche, ja? Damit ihr euch ausdrücken lernt, die richtigen Ausdrücke hier. Ist ja klar, vorne immer putzige Szenen, die zu hören sind. Und hinten raus dann so eine Art surrealistische Gedicht, in dem einfach die Vokabeln, die wichtigen Vokabeln wiederholt werden. Und wenn man sich auf das Ganze konzentriert und einfach mal hinsetzt und sie zusammen als inneren Bewusstseinsstrom nimmt, dann entsteht doch vom inneren Auge ganz große Literatur nach einer anfangs eher biederen Szene. Deutsch für Deutsche. Und hinten ran dann eine ganz kurze Musik von Pascal Comelat. Also der spielt eigentlich nur ein alter Bob Dylan Klassiker Like a Rolling Stone. Kaum wiederzuerkennen. Hier erstmal, jetzt passt schön auf, Deutsch für Deutsche. Wem in der Zwischenzeit langweilig ist, der kann einen halbautomatischen Anrufaufzeichner anrufen. 721 39 32, 721 39 32. Die anderen passen auf und lernen mal ein bisschen. Einverstanden? Haha, keine Widerrede, dann machen wir es eben. Haben Sie einen Teller? Nein, ich habe keinen Teller. Ich habe eine Tasse. Hans und Karin haben Durst. Haben Sie Most? Nein, wir haben keinen Most. Wir haben nur Wein. Haben Sie heute Geburtstag? Ja, ich habe heute Geburtstag. Hat Karin Geld? Nein, Karin hat kein Geld. Am Telefon. 4-3-1-2-6. Ey, voll aus dem Leben gegriffen, Kinder. Schulz. Hier ist Hans Heller. Wie geht es Ihnen? Haben Sie heute viel Arbeit oder haben Sie Zeit? Ich habe Zeit. Gut. Und ich habe Kinokarten. Wie heißt der Film? Hotel Astoria. Er beginnt 20 Uhr. Auf Wiedersehen. Bis dann. Hier, Herr, Heft, Hemd, Hell, Heller, Heißen, Heute, Hans, Haben, Hotel, Haus. Hier und heute. Heute ist heute. Wir brauchen ein Thank you. Pascal Comelade. Ach, das war ganz melancholisch, oder? Wenn so alte Männermusik da so nett zelebriert wird. Taffel, bist denn du? Na, endlich. Ja, Leonid. Leonid, bist du dir sicher, dass du Leonid heißt? Nee, ja, weiß ich nicht. Mensch, aber so schnell eingelenkt, ey. Ja. Mann, du taugst aber nicht zum Verbrecher. Nee, ich studiere Jura, da darf man nicht, da muss man immer die Wahrheit sagen. Oh, Quatsch. Och, doch, doch. Kommt drauf an. Ja. Nur bestenfalls als Richter, oder? Aber nicht als Staatsanwalt und nicht als Anwalt. Ja. Da wird dem Jürgen, was der Zeug, was der, dass die Schwarte kracht. Kick mal, das war aber ein wissendes Lachen von dir. Ja. Was das Jura studierst du? Ja, ja. Wie lange denn schon? Ach, ich komme jetzt ins vierte Semester in der wunderschönen Stadt Potsdam. Ach, prima. Und habt ihr wenigstens auch so richtig schöne, berühmte Kriminalfälle schon so durchgehechelt? Ja, das sind ja meistens diese Schulfälle, die man in den ersten Semestern macht, diese schrecklichen... Ach, das ist, wenn so der Apfelbaum in Nachbars Garten wächst und wem hören die Äpfel, die runterfallen, ja, und so ein Zeug. Nee, aber so was richtig, so was großartig, so was, ach, so Harman-mäßig oder irgendwie so. Ja, ja, Mord und Totschlag gibt's auch, ja. Ja, ganz interessant war hier die Urkundenfälschung bei dieser Stolper-Angelegenheit. Der soll doch da die Akten gefälscht haben. Das soll doch eine Fälscherwerkstatt sein. Aber ach, hör mal nicht mit dem Studium auf. Wir wollten eigentlich über was anderes reden. Ach so. Ich sitze hier nämlich am Computer, muss eine schreckliche Hausarbeit schreiben. Worüber denn? Sag doch mal das Thema. Ach, das ist doch immer beruhigend, wenn andere Leute wirklich was Ernstes machen müssen. Ja. Und ich sitze hier und kann so rumquatschen. Ist doch geil. Wobei geil ist ja auch ein seltsames Wort, fällt mir gerade ein. Und ich sagte zunehmend häufiger. Aha. Ja, das entfremdet einen Studenten da. In der Hausarbeit? Ja, ja, der Student, also das ist Strafrecht. Ja. Der Student, der ist bei seinen Eltern zu Besuch. Ja. Auf einem großen Anwesen. Und da kommt es zu einem Streit. Und da denkt der Sohn, da wische ich doch mal dem blöden Vater eins aus und zündet, als der gerade bei der Fuchsjagd ist. Kein Witz. Ey, das sind ja echt so Fälle, wie sie das Leben schreibt, oder? Ja, ja. Ja, als ich neulich bei meinem Vater war, der gerade auf der Fuchsjagd war. Kinder. Da zündet der die Scheune an. Weil die Scheune ist dem lieben Vater ans Herz gewachsen, weil der hackt da von 8 bis 10 zu seiner Entspannung Holz. Und der zündet die Scheune an und schaut auch nach, ob nicht vielleicht jemand da drin ist. Ja. Aber er hat nicht richtig nachgeschaut. Und hinter einem Holzstapel hat sich ein Landstreicher versteckt. Der verbrennt bei der ganzen Sache. Und dann gibt es noch diverse Aussagedelikte. Die Mutter schützt ihn dann vorm Gericht und so. Das ist dann aber... Naja, das ist dann Routine. Nee, aber das Interessante ist eigentlich, der Landstreicher, der hinter dem Holzstapel verbrennt. Aus Versehen. Ist das jetzt Totschlag quasi? Es ist Totschlag, ja. Ja. Wie jemand, der ein Schiff versenkt und mit ihm einen blinden Passagier. So ungefähr. Eieieiei. Ja. Ach, und damit musst du dich jetzt rumschlagen. 30 Seiten soll ich da schreiben. 30 Seiten? Ja. Und jetzt eine griffige Argumentation, was eigentlich juristisch gesehen passiert ist. Ja, das Schlimme ist hier, so Brandstiftung und Totschlag, das kriegt man ja gerade noch hin, aber. Ich habe gerade mit dem Kommiliton telefoniert und der hat mir schon wieder so viel Paragraphen und Kram gesagt und die Frage ist zum Beispiel, ob Anspucken, er hat nämlich vorher den Vater noch angespuckt, ob Anspucken Körperverletzung ist. Und vor allen Dingen Anspucken in der Familie, wa? Ja, ob das überhaupt geht. Ja, und das Dumme ist, natürlich ist Anspucken keine Körperverletzung, aber man muss sich darüber auslassen, man muss es anprüfen, wie man sagt. Anprüfen. Andenken ist auch so ein schönes Westwort. Ja. Ich muss das mal andenken. Gibt's eigentlich noch Mundraub, sag mal? Gibt's leider nicht mehr, nee. Das war ganz gut. Das war verflucht gut, oder? Das ist praktisch, ja. Ja, einfach rinnen laden und sich zack, zack, schnell satt essen. Ja, vor allen Dingen, man kann das ja auch, also wenn man das im KDW macht, da wird man, also das ist ein kulinarischer Genuss dann, ne? Da zahlen andere Leute, die zahlen da an so einer Theke um... Ja, wobei, wenn du jetzt irgendwie so mit vollen Händen in die Käsetheke greifen musst und stopfst, dann kann man von kulinarischem Genuss auch nicht mehr reden, oder? Also Mundraub gibt es nicht mehr. Ach, und gibt es denn so eine andere Art von, sagen wir mal, strafloser Kriminalität, die man jetzt als versierter Jurist propagieren könnte? Anspucken zum Beispiel. Wie das Schlimme ist. Aber das ist ja dann auch schon wieder so eine Form von Erbschneiderei. Der Typ doch, ja, war anspucken. Das Schlimme ist auch, ich meine, man könnte vielleicht versuchen, man kann, also wenn man ohne Fahrschein in der S-Bahn unterwegs ist beispielsweise, ja, dann kann man da rauchen. Dann wird man nämlich nicht wegen Fahren ohne Fahrscheins angezählt, sondern meist wegen des Rauchens. Und das ist günstiger, zahlt man bis 20 Mark. Ach. Beim Fahrschein, wenn man ohne Fahrschein fährt, dann zahlt man 60 Mark. Aber andererseits, wenn die pingelig sind, zahlt man 80 Mark, oder? Richtig, ja. Insofern, also das ist dann eher, dass man gewissermaßen die Aufmerksamkeit der Kontrolleure umlenkt. Ja. Ja, und man muss dann schon so, sagen wir mal, leicht beeinflussbare Geister vor sich haben, dass sie sich voll aufs Rauchen konzentrieren und den Fahrschein vergessen. Ja. Ah, das ist im Einzelfall aber schwer abzuwägen, wa? Na, oder man muss ja nur überzeugend sein. Man muss nur sagen, Herr Konto, Sie müssen mir helfen. Ich fahr hier schon hin und her, ich weiß gar nicht, wo muss ich hin und so. Also, man kann die Leute... Man muss bloß richtig auftreten. Verwirren, verwirren, verwirren. Ja, selbstbewusst. Ja, das kenne ich. Ich wollte neulich auch in einem Laden was umtauschen und hatte die Quittung nicht mehr dabei. Und habe dann ganz viel geredet, um dem die Möglichkeit zu nehmen, mich nach der Quittung zu fragen. Das hat eigentlich funktioniert. Das Problem war bloß, dass sie kein entsprechendes Austauschgerät da hatten. Bin ich wieder abgezogen. Muss ich nächste Mal wieder so viel reden. Weil ich ja die Quittung immer noch nicht wiedergefunden habe. Ja. Das ist bitter. Darf man eigentlich umtauschen im Laden ohne Quittung? Können die einem verweigern, oder? Ach, das ist ja alles Kulanz, ja, das regeln die schon. Na, wollen wir hoffen. Das müssen die dann so intern. Ja. Ja, Mensch, ich wollte ja eigentlich, ich habe ja auch mal Ärger mit CD-Spielern. Ich hatte jetzt schon zwei Anlagen, die eine, die habe ich verschenkt, die andere wollte ich auch erst. Na, das geht ja leicht, verschenken ist ja kein Problem, ja, mal umtauschen ist ja schwierig. Die wollte ich umtauschen, weißt du, das geht immer nicht, das springt dann immer, die CDs springen immer. Ja. Das war ich ganz sauer, hab gedacht, tust mal was Gutes für das Land, kaufst eine Anlage von Siemens, nix. Ah. Null. Oh. Ja, aber die Sache ist mir abgenommen worden. Eines Tages hatte ich Besuch, als ich nach Hause kam, da waren diverse, ja, darf man ja nicht sagen, ist ja politisch unkorrekt, also diverse ethnisch mobile Minderheiten waren hier in der Gegend zugegen, ja, und haben alles mitgenommen, was gefunkelt hat. Bei ja. dir zu Hause? Ja. Ach, und da hast du gleich einen flotten Versicherungsbetrug draus gemacht, nehme ich mal an. Nein, ach, das ist sowieso ein... Das ist ein weites Feld, darüber wollen wir jetzt nicht in aller Öffentlichkeit reden. Das ist ein Drama. Versicherungsbetrug ist ein Drama? Nee, das ist ein Drama mit den Versicherungen. Ja, das schon. Oh, das ist so widerlich. Ich glaube, wenn man Versicherungsvertreter ist, ich glaube, das ist ein... Oh, das muss ein muss mal sozial geächtet sein in seiner Bekanntschaft, Verwandtschaft. Naja, man muss ja nicht der Verwandtschaft die Versicherung aufdrehen, andrehen. Gott, aber. Ja, das ist natürlich blöde, das ist erstens kurzsichtig. Das ist der Einstieg. Ja. Sag mal, wir wollten ja eigentlich über In- und Out reden. Ja. Was ist ein Out? Out. Also. ich hab hier so viele Stichpunkte. Ach, toll, du hast dich drauf vorbereitet? Ich hab hier ein Notizzettelchen gemacht und so? Ja, also es gibt ja so gewisse Sachen an der Kleidung, die sind ganz schön out, so wie weiße Socken oder Slipper mit Fransen und Bommeln. Waren sehr verbreitet in der DDR. Verbreitet waren auch Handgelenktaschen für den Herren aus Kunstleder. Jetzt mach nicht die Zone schlechter, als sie ist. Handgelenktaschen für den Herren oder? Ja. Das ist so ähnlich wie die Überraschungstüte für den Herren hier im neuen Helge Schneider-Film. Hm. Das ist wieder Ruhrgebiet. Wobei Ruhrgebiet und Osten haben doch eine gemeinsam, ist mir neulich aufgefallen, oder? Ja. So ästhetisch und so, doch. Ja? Ja. Ja, und sehr beliebt war auch die Toilettenrolle im Trabant oder auch im Skoda. Ach, die ist völlig out, oder? Ja. Dabei würde sich ja wahrscheinlich in so einem 500er Mercedes würde voll prima aussehen, oder? So eine voll schick umhäkelte Toilettenrolle. Das ist ja die billige Version. Die bessere ist die, wo noch so ein Hühnchen ist, was du mit dem Kopf immer wackelst. Stimmt. Ja. Hoch out. Wobei, das ist ja im engeren Sinne ja nicht out, sondern das sind ja alles Sachen, die eher traurigerweise verschwunden sind. Ja. Oder waren die bei dir mal innen? Hast du mal weiße Socken und so Schuhchen mit Fransen und Bommelchen und Handgelenktaschen getragen? Nee. Ja, weiße Socken schon. Ehrlich? Oh ja. Oh, das habe ich ja immer hart umschiffen können. Ja, das ist das Schlimme. Das Schlimme, ich kann mich gar nicht, also wenn ich mich darüber lustig mache, dann gebe ich den Leuten immer, also muss ich mal aufs Alter achten. Gebe ich den Leuten noch Gelegenheit, sich zu ändern. Meinst du, weiße Socken sind Altersfrage? Naja, also so wenn man vielleicht so mit 16, 17, 18, also damals war ich auch noch bei der Deutschen Reichsbahn, da war ich noch ungebildet. Danach habe ich dann... Und dann hatten sie so schicken Reichsbahner-Uniform, weiße Socken aber drunter? Nicht Reichsbahner-Uniform, hier so eine schöne rote Weste. So eine orangefarbene Weste trug ich. Ach so, Ene. Na, die sind doch aber voll in, oder? Ja, da warst du doch Techno und wusstest es noch ja nicht. Damals war es der letzte Scheiß. Echt? Da hast du mal noch mit Hammer in die Schienen geklopft, auf die auch okay sind? Nein, die Kabelkanäle aufgedeckelt. Ah ja. Und neue Kabel rangelegt und dann diese Betonplatten wieder zugemacht. Und hast du die Jacke noch? Nee. Danke, nee. Ich glaube, die habe ich irgendwie mal, das war so eine schöne Wattejacke. Die habe ich mir jemand geschenkt, so ein Techno-Freak. Der ist übrigens in eine Klasse gegangen, der hat da das Abitur nachgemacht, wo ich es auch nachgemacht habe. Und da auf dieser Schule war auch Margoscha. Sag mal, von der habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Die ist verschwunden, ne? Ja, oder die ist in Hollywood gelandet. Ja, oder so den Ehrgeiz hatte sie ja wahrscheinlich immer. Ja. Es gibt ja jetzt immer mehr Ostprodukte, auch in Westsupermärkten, ne? Die meisten findet man an der Kasse. Ah, das ist blöd. Ich habe gerade Harald Schmidt nebenbei noch geguckt. Das ist halt der Westhumor. Ach so, den habe ich aber nicht verstanden. Findet ja, man neben der Kasse? Mehr, es gibt jetzt immer mehr Ostprodukte. Ja. Auch bei uns in den Supermärkten. Ja. Ja. Und die meisten findet man an der Kasse, oder was? Ja, an der Kasse. Na ja. Aber dann muss man es auch richtig erzählen. Ja, das... Ach. Mensch, das ist manchmal ganz schön verflucht schwer, wa? Das ist schwierig, ja. Jetzt fang nicht mit Üskür an. Nee, das ist... Also so eine schöne Sache, was ich auch vermisse, sind Schlüsseltechnologien. Als Wort jetzt? Ja, das war immer schön. Das waren... Das, also so ein, also als Beruf Schlüsseltechnologe. Jetzt bist du auf die Juristerei umgestiegen. Und ja, hast jetzt, aber jetzt müssen die doch so, sagen wir mal, wie zum Beispiel so Vergehen am sozialistischen Eigentum. Das sind doch Delikte, die müssen dir doch irgendwie auch fehlen, oder? Ja, das ist richtig, ja. Ja, oder sagen wir mal, richtig ein ganz weites Feld, Graf, hast eine Weltanschauung, LPG-Recht. Ja, das ist ein bisschen old-fashioned. Ja, das geht ja noch weiter zurück, bis zur Bodenreform, Junkerland in Bauernhand. Ja. Ach, das ist doch ein schöner Spruch, oder? Ja, das ist ein schöner Spruch, ja. An dem sich aus heutiger Sicht und mit deiner Qualifikation prima Geld verdienen lässt. Naja. Ah ja, wenn man Ahnung von hätte. Ja, wenn man hier mal zu Ende gekommen ist. Aber ich habe irgendwo in der Zeitung gelesen, da sind schon wieder vier Professoren in den Semesterferien entschwunden. Aber man hat die Namen nicht genannt. Überhaupt ist also chaotisch. Also dieser, also, naja. Bei euch da in Potsdam? Ja, da sind nur 11 Stellen von 19 Juraprofessoren besetzt und von denen sind jetzt nochmal 4 weggegangen. Dann bleiben noch 7 übrig. Und irgendwie, die Leute haben irgendwie einen totalen Schriftwechsel aneinander vorbeigeführt. Und Mensch, ja. Und dann hast du nachher Staatsexamen und alles und reichst, du kannst gerade mal so Hilfschefe machen, oder? Also Herr Wissenschaftsminister Reiche scheint da nicht so tough zu sein. Der meinte ja auch, er hätte auch ein gutes Ballett schon mit 4 Leuten gesehen. doch, da ging es irgendwie um Spahn, er war in Potsdam. Er meinte, er hätte auch gutes Ballett schon mit 4 Tänzern gesehen. Wozu bräuchte man denn so viele? Naja. Ist ein guter Spruch. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Was hältst du denn von Orden? Orden fehlen doch auch. Orden fehlen. Mensch, früher gab es immer so Orden und... Bei Bundesverdienstkreuz könnte ich mir schon schön vorstellen an meiner Brust. Und außerdem, was hier, noch ein Stichwort, atomwaffenfreier Korridor. Ja. mein Korridor ist atomwaffenfrei. Gut, dann wünsche ich dir, dass es so bleibt, ja? In diesem Sinne. Okay, tschüss. Trude Herr, und dann kommen wieder Nachrichten. Ich noch ein Baby war süß und ganz dumm, da drehte sich schon jeder Mann nach mir um. Und wenn ich so lieb auf dem Eisberg verlag, Frau auf jeden Fall wonne der Schlag. Und warum? Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin. Sind alle Männer hin, wenn sie mich sehen. Da, da, da, da, da, da. Von 80 bis 10. Ja! Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, reiß ich die Männer. Reiß ich sie her und hin. Ich hab kein Chassis wie Sophia Loren, doch sonst bin ich niedlich, das kann man wohl sehen. Auf Netzstrumpf und Petticoat pfeife ich auch, man sieht, dass ich sowas nicht brauch. Und warum? Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin. Sind alle Männer hin. Hecht oder Schlei, jedoch alle Fische, die schwimmen vorbei. Doch sieht mich beim Angeln mal irgendein Mann, ja, so ein Hecht, der beißt bei mir an. Ja! Und warum? Weil ich so sexy bin, wahnsinnig sexy bin, sind alle Männer hin. Sind alle Männer hin. Fräulein Koch, jetzt hören wir auf zu singen. Jetzt müssen wir die Nachrichten vorlesen. 0.32 Uhr. Kurzinfo. Sorgen. Die Bundesbank verlangt in ihrem jüngsten Monatsbericht einen strikten Sparkurs in Deutschland. Nach ihren Angaben haben sich die Schulden seit der Wiedervereinigung auf 2,1 Billionen Mark verdoppelt. Jetzt bedrohten die Schulden die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, so die Warnung der Bank. Weltkampagne. Amnesty International will politische Flüchtlinge besser schützen. Generalsekretär Dalle sagte zum Auftakt der Aktion, die Menschenrechtsorganisation wolle deutlich machen, dass Menschenrechtsverletzungen noch immer eine der wichtigsten Ursachen für die Flucht von Menschen sind. Er kritisierte das deutsche Asylrecht, das sich weit von den internationalen Standards entfernt habe. Reaktion. Der Westen hat den Baubeginn am israelischen Siedlungsprojekt in Jerusalem verurteilt. US-Vizepräsident Al Gore bekundete die Ablehnung der Vereinigten Staaten in Washington. Der britische Außenminister Rifkin bedauerte, dass die Regierung Netanyahu die Ratschläge von Freunden und der internationalen Gemeinschaft in den Wind geschlagen habe. Frankreich warnte vor neuer Gewalt. Aktionsfolgen. Aus Protest gegen den Bummelstreik polnischer Zöllner haben Lastwagenfahrer mehrere Grenzübergänge blockiert. Der Verkehr kam damit praktisch zum Erliegen. Die Zollbeamten wollen mit ihrer Aktion die Gewährleistung ihrer Gehälter erzwingen. Überraschung. Potsdams Oberbürgermeister Gramlich hat seine Amtskette zurück. Wie es hieß, habe ein Unbekannter das Schmuckstück in einem Briefkasten geworfen. Nach Angaben Gramlichs wurde die Kette im Panzerschrank verwahrt. Unter welchen Umständen sie verschwand, ist bislang unklar. Super, ich hab schon gedacht, du bescheißt und liest sie nicht mehr vor. Dabei sind denn Meldungen, die unsere Menschen das interessieren. Das ist total wichtig. Ich meine, der war ja bestimmt auch unglücklich ohne seine Amtskette. Sport. Fußball. Im UEFA-Pokal-Rückspiel trennten sich der FC Valencia und Schalke 1:1. Damit ist Schalke im Halbfinale. Eishockey. Im Playoff-Viertelfinale spielten Eisbären Berlin gegen Berlin Capitals 5:0. Damit steht es in der Serie 2:1 für die Eisbären. Wer drei Spiele gewinnt, kommt weiter. Wetter. In der Nacht Regen, teils Schnee, 2 bis minus 1 Grad. Tags stark bewölkt, Regen und Schnee, 0 bis 7 Grad. Verkehr. Brandenburg A12 von Dreieck Spreeau in Richtung Bundesgrenze zwischen Storkow und Fürstenwalde. LKW-Rückstau mit Behinderung für den PKW-Verkehr. An der Ausfahrt Frankfurt Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Polen. Der PKW-Verkehr wird abgeleitet. PKW-Fahrer benutzen bitte den Grenzübergang B15 Küstrin-Kiez. LKW-Fahrer nutzen geeignete Rastplätze im Binnenland für Stand- und Ruhezeiten. Und die Essenz dieses Fritz-Kurzinfos Bürgermeisterlein muss nicht mehr traurig sein. Vielen Dank, war Kerstin Koch. The Crazy World of Fritz präsentiert kalifornische, sonnengereifte, Beachvolleyball-gestellte Surf-Punks. The Offspring. Live in Berlin. Montag, 31. März im Huxleys. Sunny, Funny, Punky und Fritz. Da fällt mir ein, gerade bei Bürgermeister Gramlich und dem reuigen Amtskettenzurückbringer fällt mir ein, dass hier der junge Trunkenbold, der den Garten verwüstet und dann aber noch ein bisschen Laub gehakt hat, dass er sich hier noch nicht gemeldet hat. Der wollte doch eigentlich noch ein bisschen Schaden gut machen. Finde ich ja doch sehr schade wieder. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ruf an, Missetäter, ruf an. Zur Not den halbautomatischen Anrufaufzeichner 721 39 32. 721 39 32 in Potsdam. Der kann dir wahrscheinlich auch die Telefonnummer der Geschädigten geben. In aller Frühe kann man schon ihren flötenartigen Gesang hören. Flöten von ihrer nun endlich erschienenen limitierten ersten LP, die im Eigenverlag hergestellt und wahrscheinlich vertrieben wird. Wer die Platte unbedingt haben will oder die sehen will, beides ist großartig, müsste am 11. April in den Roten Salon der Volksbühne eben. Da ist Record Release Party und da kann man mit Sicherheit auch eine der Platten erstehen. Tach, wer bist denn du da? Hallo? Hallo, hier ist Tilly. Tilly, Tach Tilly. Sei grüßt. Eieiei, ging ja vorhin gleich schon wieder über die Bundeswehr hin und her, oder? Hast du nicht gehört? Nee, wann? Vom jungen Zivildienstleistenden? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ach, dem habe ich dann gleich noch ein schickes militärisches Lied gespielt. Ja, aber darum ging auch jetzt mein Beitrag. Darum ging jetzt dein Beitrag? Vorerst aus. Ist bei dir out? Jo, Oh Wacker, jetzt noch Bezug nehmend auf die letzten schrecklichen Meldungen aus der, was Bundeswehrangehörige betrifft. Nee, weniger. Weniger? Sondern? Ganz im Gegenteil, ich fand mal gut, dass sie endlich mal aktiv geworden sind. Auch wenn das vielleicht. Was meinst du jetzt? Ach, du meinst Albanien? Nee, ich meinte jetzt die da Ausländer verprügelt haben. Ja, das finde ich sehr asozial, ja. Ja, das ist ziemlich asozial. Und das ist auch ein Beweggrund. Ich war nämlich neulich im Arbeitsamt gewesen, ja. Ja? Da war so eine Beratungsstunde gewesen. Ja. Da war so ein Bundeswehroffizier vorne, hat erzählt. War ja mordsmäßig voll. Und da waren so viele Idioten, so was muss man sich nicht antun. Wenn man schon Männer um sich rum hat, den lieben langen Tag bei der Bundeswehr, ja, dann nicht so eine Leute. Also wirklich, Glatzen und die sahen alle so brutal aus. Und die waren alle so strohdoof. Dann würdest du jetzt Verteidigungsminister Rühe nicht zustimmen, der sagt, dass der Angriff kein Anzeichen für rechtsradikale Tendenzen in der Truppe sei. Wie, also ich würde dann demzufolge behaupten, dass es auf rechtsradikale Tendenzen hinweist. Ah ja. Ich dann, oder wie? Ah ja, du bist du nicht Verteidigungsminister und darum nicht in Nachrichten. Also ich würde. Und jetzt hast du dich voll von den Gedanken verabschiedet, zum Bund zu gehen. Ich bin jetzt so weit, dass ich erstmal Bauingenieurwesen studieren will, zivil. Ja. Und dann mein Volontariat machen möchte. Volontariat beim Bund? Nee, nicht beim Bund. Ganz normal. Ach so, dann richtig dann bei so einer Baufirma. Nee, bei na, auf einer Journalistenschule irgendwie. Ach so. Ja. Und vorher aber Bauingenieur lernen. Ja, also denke ich mir, dass das irgendwo jeden. Ach, das ist ja dann aber doch eine Materie, die ja wahrscheinlich schwer so ins Journalistische einfließen könnte, also, oder? Das geht gar nicht mal so. Guck mal, im Journalismus, in den Medien brauchen die überall Fachleute für ihre. Die ein bisschen Ahnung haben. Denn, ja, doch, die bestimmt. Aber wenn du jetzt die Zeitung liest oder Fernseher anmachst, hast du den Eindruck, dass Journalisten Ahnung haben? Also wenn ich Fritz einschalte, meine ich schon, dass sie Ahnung haben. Ah ja, gut gesagt. Ja, das würde ich natürlich doch ausnehmen. Klar, richtig. Wenn ich, also natürlich sieht man auch oft, dass die keine Ahnung haben, jetzt im Fernsehen vor allem. Aber deswegen will ich ja Journalist werden, dass ich da mal ein bisschen aber vorher einen anständigen Beruf lernen. Was anständige lernen? Bloß guck mal, das ist löblich. Ich bin noch nicht ganz weg vom Bundeswehr, wenn ich finanziell dann wirklich in der Lage bin, weil es bei meinen Eltern sehr schlecht aussieht und ich den Job kriege, wisst ihr, dann wäre ich wohl doch dahin gehen müssen zur Bundeswehr. Wenn ich mich nicht durchackern kann, irgendwie. So, dass sich dann gewissermaßen eine ökonomische Notlage deiner Eltern ins Militär presst. Ja, das wäre ja auch wieder so eine Sache, ob das irgendwo Korruption vom Staat her ist, dass sie die Leute so finanziell ruinieren, dass dann die Kinder, die studieren wollen, zum Bund müssen. Oder? Kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir folgen. Ich weiß das nicht, ob ich dir jetzt mich trauen darf, dir zuzustimmen. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Ja, andererseits ist es wahrscheinlich nicht so attraktiv, der Bund, dass sie dann immer gut bezahlt werden müssen und dann hat es so einen indirekten Effekt. Na, wie meinst du, dass die jetzt nicht gut bezahlt werden müssen? Nee, dass die gut bezahlt werden müssen, dass man beim Bund relativ gutes Geld verdient. Das ist Wahnsinn mit den Finanzen. Wenn ich überlegt habe, ich würde, also mein drittes Ausbildungsjahr würde ich, glaube ich, ungefähr mit dem Studium dann anfangen dort, ja? Mhm. Dann kriege ich während des Studiums wirklich so ungefähr 3,5 brutto kriegen. Das ist schon ganz schön Wahnsinn, wa? Finde ich. Schon seltsam, war ja. Ist komisch, ja. Aber wie gesagt, dafür habe ich dann nur Idioten um mich rum. Und das finde ich doof. Ja, also richtig so nicht so viel, nur welche, die nicht nur Blödsinn quatschen, sondern die Blödsinn denken. Ja, so viel Geld können die eben nicht bezahlen, dass man das aushalten würde oder wollte. So grausam, diese eine Stunde. Tilly, dann ist bei dir der Bund out. Ja, kann man so sagen. Klar. Journalismus ist in. Klare Ansage. Ja. Danke dir für den Anruf. Einen schönen Abend. Ja? Dir auch. Tschüss. Oh. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hier ist der Ralf. Tag, Ralf. Ja, ich finde Bill Gates ziemlich out. Bill Gates findest du out? Ja. Ah, ist Bill Gates ein Modephänomen? Ja, irgendwie schon, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt so, sagen wir mal, wirkliche Wirtschaftsmächte einfach so für out erklären kann. Also kann man sagen, aber vielleicht macht man sich bloß was vor. Ja, das könnte schon sein, aber ich meine, seine Sachen, die er so einfach mal entwickelt hat, die sind einfach mal ziemlich scheiße. Das ist aber, scheiße ist ja noch kein Grund, dass es out ist. Ja, so viel Scheiße unterwegs, richtig. Die sind nicht oft richtig. Ist gerade die allergrößte Scheiße in. Ist dir jetzt schon mal aufgefallen? Tja, es könnte natürlich jetzt wieder ja, so ein Phänomen sein, ja, so das gesellschaftliche Phänomen. Was scheiße ist, ist in. Ja, ja, ja. So wie das kleine Arschloch. Andererseits ist es jetzt natürlich bei dir aber vielleicht auch denkerisch ein Kurzschluss, dass man denkt, dass man irgendeine Sache, die man scheiße findet, jetzt einfach für out erklärt. Da hat man dann vielleicht dann doch irgendwie, sagen wir mal, so gesellschaftliche Mechanismen nicht genau beobachtet oder überhaupt gar nicht begriffen. Weil ja gewissermaßen scheiße und in sein und out sein überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben müssen. Tja, das ist jetzt verbal eigentlich ganz korrekt irgendwo. Nicht nur verbal, ich glaube, das ist auch sachlich ganz korrekt. Weil wenn du jetzt mal überlegst, alle Sachen, die so irgendwie in sind oder in waren, die haben doch nicht unbedingt das Anzeichen von besonderer Qualität. Ja, das stimmt. Ja? Korrekt. In ist doch bloß irgendwie so eine Art Vereinbarungssache. Ach, siehst du scheiße aus. Na, das ist ja toll. So scheiße will ich auch aussehen, dann sehen alle scheiße aus und das scheiße aussehen in. Und dann ist es aber wieder out. Ja. Ja. Und du? Nun habe ich dir, glaube ich, versucht klarzumachen, dass du jetzt mit völlig falschem denkerischen Ansatz hier an das Thema rannähern bist. Ja, ich wollte ja, doch mal sagen, was jetzt out ist. Okay, warte, was anderes ist auch out. Saumagen ist zum Beispiel völlig out. Ist genau dasselbe. Ja. Ob der jetzt Bill genau. Gates mit Helmut Kohl ersetzt, ja. Macht keinen Unterschied. Ist aber genauso out. War er denn in? Wer? Der Saumagen? Wiss ich nicht. Siehst du? Vielleicht im Rheinland. Ist da die Voraussetzung dafür? Mann, das ist schwierig so mit den gesellschaftlichen und Modephänomenen, oder? Ja, das stimmt. Jetzt lass dir da nicht Vorsagen ist out! Ja, warte mal, soll ich dir mal den Andy geben? Der Andy hat auch bestimmt noch heute was Schönes. Nee, out. Ich werde einfach ein bisschen weiter telefonieren. Ich danke dir für den Anruf, ja? Ja, okay. Grüß Andy schön, tschüss. Ja, Andy, schönen Gruß. Hallo. Hallo, guten Abend. Hier ist nochmal Katharina. Ah, hallo Katharina. Ja, ich muss nochmal kurz stören, weil du hast dich vorhin mit jemand so nett über das unterhalten, was mal in der DDR so in war und was jetzt out ist, so Slipper mit Quasten und so. Mhm. Und weiße Socken. Du, das war genauso alles im Westen in. Aber genau das gleiche. Das war die Klopapierrollen im Auto. Ja, das erschüttert mich nicht. Das Problem war immer nur, dass es dann 10 Jahre später im Osten in war. Und dann hat sich das so jetzt, wurde dann auf immer so zusammenknallte Bene Deutschländer. Ah, wurde es nochmal besonders deutlich. Ich wollte nur fragen, hattet ihr bei euch dann auch eine Barbie-Rolle, eine Barbie-Puppe in der Klopapierrolle so überstrickt mit so einem Kleid? Na, Barbie war ja eher teuer. Ja, oder so eine komische Puppe, das war nämlich im Westen mal eine Zeit lang total in. Ach, das kann ich, also da, so genau habe ich jetzt nicht auf die Rückseiten von Autos hingekickt und die Klopapierrollenmode gemustert. Das gab's peinlicherweise dann auch in Bauernhäusern, stand das dann oder so. Stand das auf dem Klo? Nee, weiß ich nicht, Katharina. Aber ich danke dir erstmal für die Ergänzung, ja? Ja, okay. Tschüss. Hallo. Ja, hallo, hier ist Brandstätter. Tara Brandstätter. Ja. Mann, oh Mann, das klingt ja, du klingst aber. Versuchst du dir jetzt so ein bisschen was geheimnisvoll Verbrecherische zu geben? Nee, wieso? Na, das klingt so. Nee. Ah, weil du so verschwörerisch bist. Eigentlich wie Kermit aus der Sesamstraße. Ja, ja, guck mal, ja, genau. So Mann, war das. Nee, ich war das total überrascht gewesen, dass ich hier überhaupt durchkommen müsste. Doch, jetzt sei mal wieder ein bisschen unterrascht und dann ist es wieder 1-1 und dann hast du so die Mitte gekriegt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Ich wollte ja, genau. Dass ich habe... Ich habe geklaute Uhren zu verkaufen. Nein. Eine Onkelssammlung zu verschenken. Eine Onkelssammlung zu verschenken? Ja. Ich möchte jetzt aber keinen dazu aufrufen, also ich möchte hier keine Leute haben, die jetzt Onkelsplatten haben wollen. Nee, aber ich kann ja mal, kann ich mal eine Nummer durchsagen? Geht nee. Das? Nee, echt nicht? Nee. Ach, na gut, okay. Bitte, schmeiß, hau weg den Scheiß, wie Werner sagt. Naja, das will ich ja verschenken. Verkaufen kann ich ja nicht mehr. Nee. Mann, willst du denn jetzt so unrechte Gedankengut in die Hirne junger Menschen pflanzen? Oh, was ist denn mit dir? Na, was heißt du was mit mir? Immer PC, immer auf der Wacht? Da staunst du, hä? Auf jeden, ne? Ja? Jeden. Tausche böse Onkels gegen Slime. Ja. Ja, super. Mann. Junge. Bist du schon dabei, dir jetzt auch Palästinenser-Tücher zu kaufen und so Sachen? Ich ja, nee, auf keinen Fall. Nee, noch nicht, naja, dann bin ich ja beruhigt. Dann ist es ja, läuft es ja noch ganz ruhig ab bei dir. Okay, danke erstmal für deinen Anruf. Ja, Onkels okay, sind okay, out, okay. Ja? Du, aber tschüss. Dann. Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Hi, hier ist Kerstin. Kerstin? Ja. Bitte? Tag, Kerstin. Ach, grüß dich. Ich komme aus Berlin. Schön. Das ist ja schon mal toll. Ist ja eine große, große Stadt, oder? Ja. Wo es ja nicht so leicht ist, über die Straße zu kommen, weil da immer die Autos hin und her huschen. Auf jeden Fall, das ist wie 6 richtig im Lotto, wenn du drüben gut ankommst. Ja. Mhm. Ja. So, Kerstin, und du bist ja nicht mal allein, sondern du hast ja noch eine nett glucksende Freundin im Hintergrund. Noch bei mir. Ja. Na ja, lass die ruhig glucksen. Ja, lass ich auf jeden Fall. Ja, was ein Out? Bitte? Was ist denn aus deiner Sicht so out? Aus meiner Sicht out ist, finde ich, weiße Socken auf jeden Fall. Mensch, ja, aber da sind schon wieder ganz drüber weg. Bitte? Da sind wir jetzt schon ganz weit, weil hast du denn als Mädel auch so weiße Socken getragen? Ja, klar, auf jeden Fall. Hast du die vielleicht auch mal so BDM-mäßig runtergerollt, dass sie dann so um die Fessel unten so eine Würstchen bildeten, was ja auch super abstoßend aussieht? Nee? Das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich immer bei anderen Musiken. Ach, das ist ja aber schrecklich, das war aber auch nie in. Bitte? Also, das war aber auch nie in, sodass das eigentlich auch ja nicht out sein kann. Auf jeden Fall, ich meine, das soll jeder so handhaben, wie er will. Für ihn, das liegt echt im Auge des Betrachters. Nee, finde ich nicht. Ich finde, sowas sind so Sachen, gibt so ein paar Sachen, die müssen einfach verboten werden, dass man so Socken runterrollt zum Beispiel. Ja, das ist ja. Jedenfalls Mädchen oder Frauen. Ja, na, ich meine, was willst du da jetzt machen? Ich finde, bei Kerl ist es ideal. Auf jeden Fall. Da ist irgendwie, ach, die sollen anziehen, was sie wollen. Auf jeden Fall, das ist eigentlich, das kannst du echt sehen, wie das ist. Ja. So out, was ist out. Naja, ich wollte das jetzt aber genau so sehen. Ach. Genau so, nie anders? Nee, nicht anders. Was ist noch so out? Ist was so richtig out? Was aber noch vorerst dann richtig in war? Boah, da fragst du jetzt, aber, pff, nee, also. Rauchen ist auch, nee, Rauchen ist nicht. Naja, das kann ich dir eigentlich jetzt so, also... Ist aber schön, dass du angerufen hast. Ja, ja, großartig. Das war eine ganz spontane Idee. Okay, ich danke dir erstmal für den Anruf, ja? Alles klar. Gluckst Bede noch schön. Tschüss. Ja. Ihr sollt Bede noch schön glucksen. Unter anderem werden wir das noch machen. Doch klar, weibliche Glucksen gibt doch nichts, was toller wäre. Ja, ne? Ja. Verpasst du was. Während bei Männern ist ja eher so, hä? Höhö. Höhö. Kichern so vor, mit Feuerhaltender Hand. Ja, Wir sind Mädchen. Ich bin ein Junge. Höhö. Danke, tschüss. Hallo. Mega out, mega out, mega out. Wer denn, was denn? Zum Beispiel wetterfühlige Telefone. It's Sony again. Mensch, Maya, du hast aber so ein hartes Schicksal. Ja. Vielleicht solltest du doch mal irgendwie, vielleicht kannst du es umtauschen. Du hättest mal letzte Woche mit mir telefonieren sollen. Glasklar, sag ich dir. Schon richtig frühlingsmäßig. Ehrlich? Aber ich meine. Nach deiner Luftfeuchtigkeit, damit hat mein Physiklehrer auch immer jedes misslungene Experiment entschuldigt. Ja, und an der Temperatur vor allen Dingen. An der Temperatur? Ja, pass auf beim Nachhausefahren nachher. Weil es glatt ist, wa? Möglicherweise. Ja, ich pass auf, das merkst du an deinem Telefon. Ja, ja, sicher. Ach, im Grunde könntest du ja mal so die Wettermeldung eigentlich machen. Stimmt, richtig. Gut, also eigentlich bräuchtest du ja keine Meldung machen, nur anrufen, wenn es schnarrt, weiß man, es ist kalt und feucht. Genau. Ja. Aber ich werde dir noch beweisen, dass es anders geht. Du meinst, du willst ja nochmal ein anderes Telefon zulegen? Nein. Nee? Weil mit diesem Telefon bin ich, wann ich immer will, in deiner Sendung. Stimmt. Ja, ja. Das ist schon... Und warum warst du aber in der vorherigen Sendung nicht da? Ach, da war bestimmt irgendwas. Da wolltest du wahrscheinlich nicht. Nee. Stimmt, ja. Ich habe die Sendung aufgenommen, weil irgendwas war da. Ah ja. War aber auch nicht schlecht. Ich habe die Sendung dann im Auto gehört und habe mich dann gewundert, dass der Nachrichtensprecher so dreist war und die Nachrichten vom letzten Tag angesagt hat. Das war nicht schlecht. Was war denn da am letzten Dienstag? Ach, ich denke, Fußball. Ach, ehrlich? Ja, ja. War letzten Dienstag Fußball? Ja, ja, sicher. Ach so. Kick mal einer an. Und dann hast du den, dann musst du Fußball kicken. Ja, wenn's mich betrifft, ja, wenn, ja, dann muss ich Fußball gucken. Wenn's so der Heimatverein ist? Ja, doch, kann ich sagen. Ja, und welches ist der Heimatverein? Bayern München! Peinlich jetzt. Ach nö. Wir wechseln das Thema. Ja. Ich wollte noch sagen, was mega out ist. Ja. Zum Beispiel, dass die Promis sich nicht mehr outen. Dass die Promis sich nicht mehr outen? Was, naja. Was meinst du jetzt, was ihre sexuelle Orientierung betrifft, oder was? Auch, ja. Oder der eine sagt dann, also so vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren war das so unheimlich schick, dann hat der eine immer gesagt, ja, ich puppel immer heimlich beim Autofahren. Und der nächste hat gesagt, ich liebe Mutti, nur Mutti. Oder der nächste... Ach, und da konnte man mitleben, wa? Das war dann sah man auf einmal, Götter sind doch Menschen. Ja, ja. Ja? Genau. Und Hans Meiser, das ist ja einer wie ich und du. Ja, und ich find es gut, dass es aufgehört hat, diese Outen. Ach, das findest du gut? Ja. Ach so. Ja, es ist... Als Outen noch in war, war schlimm. Es muss mysterische Nischen geben, ja, mystische Nischen. Ja. Ah ja, stimmt, sodass einem noch was zu rätseln bleibt. Ob er nur popelt, der Hans Meiser, oder nicht. Ah, ist klar. Hey, danke dir für deinen Anruf. Ja, bis zum nächsten Mal bei schönerem Wetter, hoffe ich. Ja, ich drück uns die Daumen. Okay, ciao. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo, hier ist Pitti. Hallo, Kuttner. Sag mal, Darf ich dir mal eine indiskrete Frage stellen? Ey, Pitti hat aber nicht gesächselt. Das ist nicht Pitti, das ist Walter Ulbricht, der da am Telefon ist offensichtlich. Nö, genau, ich hätte mal gern gewusst. Mann. Sagen Sie und mal. Und jetzt sind wir gleich bei Helge Schneider? Wie? Und jetzt sind wir gleich bei Helge Schneider? Naja. Und dann sind wir aber richtig bei den Doofen, oder? Und dann haben wir den Gipfel erreicht. Erklommen. Ja, mein Herr Kuttner, wissen Sie? Herzchen. Herr Kuttner. Mann, das ist ganz schwer. Stimmen machen, nachher ist ja ganz nachmachen, ist ganz schwer. Das darf man nur machen, wenn man es machen kann. Bist du jetzt ein bisschen deprimiert, junger Mensch? Junger Mensch, sei ruhig deprimiert. Das ist, glaube ich, immer eine wichtige Phase, die jeder mal durchgemacht haben muss. Und lieber im Alter von 13 deprimiert als mit 15. Daher haut es viel härter rein. Glaubet mir. Ich danke dir erstmal für den Anruf, der dich so sprachlos zurücklässt. Hallo, wer bist denn du? Icke. Ja, du. Ja, ich bin Dennis. Dennis. Ja, genau der. Dennis. Wieder einer, der ganz lange überlegen musste, wer er wohl ist. Nee, so ist das nicht. Aber ist ja auch schon zum Ende der Sendung. Nee, daran liegt es nicht. Es liegt Dennis, daran, dass es zu spät ist. Jetzt sag, ja, jetzt sag in einem Wort, was out ist. 50% aller Frauen sind out. 50%? Ja. Ach, das ist aber großzügig von dir. Da bleiben ja nur noch 80%. Bleiben ja nur noch 2 Milliarden, oder? Wenn, dann sagen wir 85%. Ja, da bleiben trotzdem immer noch ein paar hundert Millionen. Naja, meinst du nicht, dass es ein bisschen viel ist, Dennis? In deinem Alter? Nein, das geht nicht ums Alter. Nein. Um die Allgemeinheit. Ja, es geht um die Frauen, ist schon klar. Und da meinst du doch sicher was ganz Bestimmtes, oder? Was ganz Bestimmtes? Ja. Da kann man nehmen, wie man will. Ja, ich wollte das jetzt genau so nehmen, Dennis. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, haust du rein. Der oute Teil der Frauenschaft wird jetzt wahrscheinlich schwer betrübt sein, dass Dennis ihn für out hält. Dafür jubiliert die andere Hälfte der halben Menschheit. Wir machen jetzt erst nochmal ein kurzes Frühlingslied und dann wäre ich, glaube ich, durchaus bereit, mich hier zu verabschieden und auf den Beginn der nächsten Sendung zu verweisen. Jetzt aber erst nochmal, ich hab's vorhin versprochen und ist wirklich ein toller Song, darum muss er hier gespielt werden. Georg Kreisler, nehmt euch die Jahreszeit und dieses Lied hier zu Herzen. Das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet eine Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark, beim Tauben vergiften im Park. Schatz, gebringt das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's aber Grahambrot, kreuz immer quer, nimm's Scherzel, das fressen so gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die tun an alles verbotzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst's Gift auf im Nu und das arme Taubel schaut zu. Frühling ist hier, gehen wir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zian Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen, in der anderen Taschen gehen wir Tauben vergiften im Park. Das sind die großartigen Lieder, die man 100-mal hören kann und man ist immer noch überrascht und freut sich darüber, dass der Spatze dir fritzt und die Taube traurig zu kicken muss. So, dann machen wir jetzt hier ganz ruckzuck einen schnellen Durchlauf. Jeder kann auch ein Stichwort sagen, was aus ist. Out ist. Hallo? Hallo, hier ist Matthias. Oh, ich finde, sich einem Kult anhängen ist out. Gut, danke. Hallo, was ist bei dir out? Ja, out ist, wenn Kutner nicht erkennt, wer am Telefon ist, Mensch. Pitti war der Jurastudent. Ach man, Jurastudent. Ja. Ach, jetzt bist du traurig, oder? Ja, jetzt bin ich dir. Zack, und gleich noch so beleidigt worden. Ja, ich glaube, Dartspielen ist out. Dartspielen ist out. Dartspielen in so verräucherten Kneipen, wo es nur Mikrowellenessen gibt. Gut, okay. Tschüss. Hallo, bei dir noch was outet? Ja, Platten sind leider out. Nö, Platten sind nicht out, Platten sind in. Da sind die out, Kinder kaufen mehr Platten. Stimmt nicht, Fans klopfen Platten. Und gerade wenn Fans irgendwas machen, dann ist es besonders in. Aber zu Hause nicht die Massenphänomene. Nicht die Massenphänomene sind out. Klar, ein Plattenspieler zu Hause zu stehen. Ich hab auch einen, aber leider. Und ich sagte, die vermoosten Flöten zum Beispiel gibt's nur als Platte. Weil es voll in ist. Ja, das kauft ja keiner. Klar, wird die Kurve wie bekloppt. Naja, siehst du, das ist deine Schuld. Ja, schade. Tschüss. Hallo, hier noch was outet? Ah, hier ist nochmal der Jurastudent. Ach, mal, bei dir rufen ja immer weniger Leute an. Stimmt, hier sind da, immer. Jetzt sind alle Leitungen sind voll, aber wenn ich ihn rausdrücke, zack, dann ist ja schon wieder ein anderer drin. 10 Zuhörer nur noch. Aber zack, raus hier. Tschüss. 100.000. Aber Schluss jetzt. Aber Platz. Tschüss. Hallo. Hallo? Ja. Hi, hier ist ein BWL-Student. Hey, BWL-Student, was ist denn out? Jetzt, was ich mal ganz entgegengesetzt meiner Fachrichtung mal sagen muss. Na, sag. Sparen ist total out. Obwohl manche Leute heutzutage oft, auch gerade in Berlin auch denken, dass das total in wäre. Okay. Nee, nicht okay. Nein, sag mal, da steht der Kollege Petersdorf draußen. Sollte der jetzt etwa die Musik machen hier? Einer, das ist ja ohne Freude. Ist auch schon wieder out jetzt. Der ist überhaupt ja nicht out. Der ist voll in. Absolut. Muss man sehen, der hat auch so ein absolut in-T-Shirt an. So eine voll Ekelfarben, die man, wo man sich also mit 14 Jahren die Mutti angespuckt hätte, wenn die einen gezwungen hätte, sofort anzuziehen. Ja, so weiß, grün, rote Linien. Oder Martin, hättest du damals nie freiwillig angezogen mit 14? Ach, kickt da auch ein bisschen misstrauisch. Aber jetzt ist es in. Hey, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, Kinder, jetzt muss ich echt Schluss machen. Der Kollege Petersdorf trampelt da rum. Der haut mir gleich in die Fresse, wenn ich hier in seine... Oh, ich bin schon voll eine Minute in seiner Sendung drin. Tschüss. Nächste Woche jetzt wieder ein Sprechfunk. Falsche Musik. Hier. Hey, hier. So. Tschüss, tschüss, tschüss. Schlaft alles schön. Nee, hört noch ein bisschen Radio. Jetzt habe ich deine Musik ausgemacht. Machen wir die nochmal an. Aber die ist so schön. Ja, doch. Kann ja nicht ahnen, dass du hier mit so moderner, super moderner Technik arbeitest. Normalerweise haben wir hier Platten oder CDs. So ein Rauschen Jürgen hat hier so eine Computer-Dinger, so eine. Wie heißen die? MODs. Mach mal, such mal hier, wo ist denn die? Mal hier, zack, zack. Ach Mensch, wo ist auf den falschen jetzt? Knopf gedrückt mit dem dicken Wurstfinger und weg war sie. Da ist er. Mach mal. Oh, schön. Hören wir noch ein bisschen. Der Boy war mir gefolgt. Der Weg gehüllt in Schnee. There's such a lot of words.